Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game On Plauschangriffes. Mein Name ist Gregor. Hier ist der Trant. Ah. Und der Fabian. Schönen guten Abend. Ich wollte gucken gleich, wer als erster dann reingeht, aber der Trant war ein bisschen schneller. Ja, danke schön, dass ihr beiden heute vorbeigekommen seid und jetzt zu doch verspäteter Stunde als gedacht mit mir hier zusammensitzt, denn wir wollten heute podcasten tatsächlich, was man sich hätte denken können nach diesem ganzen Intro wahrscheinlich. Wie wir podcasten? Ja, dann bin ich raus. Mussten hier erstmal Uko und Simon rauskehren. Ja, die haben sich ein bisschen, naja, ich hatte zwei Podcasts für heute tatsächlich angesetzt, also eigentlich den heute Abend und dann, ach, wir können doch nur am Sonntag, ja gut, dann kommt um 3 vorbei, es sollte noch genug Zeit sein, dann kommt Uke zeitig vorbei und ich musste Simon dann aufwecken am Sonntagnachmittag und dann hat es eben ein bisschen später angefangen, aber wir haben ja noch sehr schön und ausführlich über Raumschiff Enterprise gesprochen und Fabian hat seine Expertise dazu abgegeben und Trant. Sag das nicht dauernd so, ich weiß auch, dass ich davon keine Ahnung habe, das habe ich ja auch gesagt. Ja, es spricht ja nichts ich dagegen. Ich auch nicht. Ich hasse Star Trek auch nicht, falls das irgendwie in dem letzten Podcast dann zu hören war. Ich auch nicht, aber ich kenne mich einfach nicht so gut aus. Genau. Es wird ja gern dann interpretiert, weil man nicht sich irgendeinem Thema sofort komplett verschreibt. Ja, der kann es ja nicht ausstehen. Der hasst ja alles. Und vor allem hast du damit automatisch auch die Leute, die es mögen. So ist wie bei dir und Kingdom Hearts quasi. Ja, natürlich. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass der erste Teil das schlimmste Spiel ist, was ich damals gespielt habe auf der PS2. Ich habe den zweiten nicht gespielt, mich interessieren die DS- oder PSP-Teile nicht. Aber Todesdrohungen gab es trotzdem genug. Bald gibt es ja eh das Remake für PS2, für PS3, glaube ich, ne? Von Kingdom Hearts und irgendwelchen DS-Teilen. Ich blicke da nicht mehr ganz durch. Da macht Trant dann den Test für die Sendung. Vielleicht kommt es auch das Remake als Launch-Titel für die PS4. Ach, du bist auch ein Meister der Überleitung. Ja. Aber ich glaube, das Teil kommt wahrscheinlich 5 Jahre vor der PS4 dann tatsächlich raus. Na, aber gut, die Überleitung gemacht zum Thema. Wir wollten uns einmal zusammensetzen. Ich glaube, am 18. Ist es deins? Oder? Nee, es ist. Entschuldigung. Achso, ich darf vielleicht Uke wieder seinen iPod vergessen, den er gesucht hat. Nee. Oder so. 18. November 2012 ist es, glaube ich, dann soweit. Die Wii U kommt dann offiziell hier in Deutschland raus. In Amerika. Wann kommt sie hier raus? Am 30. November. Echt? Ja. So spät? Ja. Was heißt denn so spät? Ist immer noch eine Woche vor Japan. Okay. Echt? Ja. Das war mit der Wii ja auch so. Die ist ja auch einen kleinen Zacken hier vor Japan, glaube ich, rausgekommen. Auf jeden Fall waren die relativ zeitnah gefällt. Okay, dann am 30.11. Relativ zeitnah verglichen mit dieser Aufnahme hier. Und es ist der erste richtige große Konsolen-Launch seit die PS3 rausgekommen ist eigentlich. Lang ist her, es wird auch Zeit. Aber ich bin leider noch gar nicht so wuschig. Also ich eigentlich schon. Auch wenn jetzt Wii U gar nicht das Thema ist, aber ich habe schon Bock drauf, mal eine neue Hardware zu haben. Bin auch mittlerweile echt gespannt drauf, wie gut wird es mit dem Controller funktionieren, wenn man ihn wirklich mal ohne Kabel benutzt, weil das ist halt so ein sehr umstrittenes Thema. Es hieß jetzt, ich glaube, Michel Ancel hat gesagt, der Ubisoft-Mensch und Rayman-Entwickler, dass das Ding wohl bis auf einen Frame Verzögerung es schafft, 60 Frames von dieser Konsole drahtlos in Empfang zu nehmen und darzustellen ohne Verzögerung. Und das ist eigentlich relativ krass. Naja, aber dann doch nur bei bestimmten Spielen, also ich, oder? Ja, oder schon, generell. Nur bestimmte Features, aber ich finde es trotzdem irgendwie cool, weil das ist was du halt selbst mit einem iPad in Verbindung mit einem Apple TV oder auch mit anderen Lösungen, klar, oder auch, du kannst auch von der PS3 bestimmte Spiele eine ganz kleine Zahl auf eine PS Vita oder PSP streamen über WLAN, aber das ist halt in verminderter Auflösung und du merkst eine ganz deutliche Latenz da drin und ich glaube, dass es bei der Wii U, wenn das echt gut funktioniert, dann einen wirklich nochmal flashen kann, weil wenn wir es bisher benutzt haben, war das immer mit Kabeln dran und Nintendo hat sich noch nie jetzt hätte ich fast gesagt getraut, aber das ist so suggestiv. Kann man, glaube ich, aber auch so sagen. Also aber sie haben es uns noch nie präsentiert in der finalen Version. Was ein bisschen schade ist jetzt, weil es ja auch um Launch-Titel geht, ich finde es da schade, dass Rayman verschoben wurde auf nächstes Jahr. Aber ich glaube, wir müssen jetzt über Wii U, sonst können wir später nochmal ansprechen, wenn Wii wir da sind. Wii U sollte dann im Endeffekt unser Ziel sein, aber das war so ein bisschen der Grundgedanke dahinter, dass man tatsächlich nach weit über 5 Jahren wieder einen vollwertigen Heimkonsolen-Launch dort hat. Und das ist immer ein bisschen, je nachdem, wenn man sich für eine neue Konsole dann interessiert, ist es so die Schnittmenge am Ende, nicht nur die Hardware finde ich attraktiv, sondern primär auch, was kann ich überhaupt zocken? Wozu sollte ich mir diese Konsole zulegen? Das war bei mir eigentlich gar nicht so oft das Thema. Also ich habe mir Konsolen auch gekauft, wenn die Spiele dafür mich gar nicht so gereizt haben. Hattest du mal eine Konsole, wo du noch gar keine Spiele für hattest? Ich meine, jetzt sind also Zeiten gar von keine Download nicht, also gar nichts zocken ist natürlich für den Arsch. Irgendwas muss man schon spielen, aber das war für mich jetzt nie so der ausschlaggebende Punkt. Bei der Wii U wird es auch so sein. Ich habe da jetzt nichts, auf was ich super heiß bin. Ich werde es mir aber trotzdem kaufen, irgendwann zum Start oder ein paar Wochen danach, weil ich irgendwie auch Bock auf neue Hardware habe und das mal auszuprobieren. Und ja, am Ende steht sie dann vielleicht mal kurz einen Monat rum, aber dann wird auch schon ein Spiel kommen, was mir Bock macht. Ja, je nachdem, aus welchem Grund man natürlich auch primär dann die Konsolen dort kauft, welche Titel als erste dort verfügbar sind natürlich so das Startsignal dafür. Ne, da sind Sachen, auf die sich Leute entweder lang gefreut haben oder hat man dann einfach nur eine breite Auswahl von Zeug, was man sich da holen kann. Für mich, wenn eine neue Konsole dazu gefunden ist, ich finde zwar die Hardware attraktiv, wenn die neu da ist, sowas wie den Dreamcast oder sowas, so geile Technik und alles, aber ohne das korrekte Spiel mit dabei oder ohne das Spiel, das mein Interesse dort weckt, warum ich jetzt von meiner alten Konsole auf die neue ja fast schon wechseln würde, auch wenn die alte bei mir natürlich dann noch vorhanden ist, warum sollte ich jetzt meine Zeit und mein Interesse dorthin verlagern, hat das Launchline-Up doch einen recht großen Einfluss darauf, ob ich mich darauf freue. Ne? Und das hat so Erinnerungen bei mir zumindest dran geweckt, jetzt wo die Wii U tatsächlich auch um die Liste dann erschienen ist mit dem Spielen. Wie sah es damals eigentlich aus? Was für einen Effekt hatte das Launchline-Up bei mir denn zumindest, als ich mich damals auf diese Konsolen entweder gefreut habe oder wie hat das alles so vernünftig zusammengegriffen? Und ich wollte mich mit euch zumindest mal zusammensetzen, um mal durch die Jahre, durch die Erinnerungen mal durchzugehen und zu schauen, hey, war das Launchline-Up der anderen Konsolen, war das vielleicht der ausschlaggebende Punkt, weswegen man das kaufen sollte, oder ist es irgendwas, was so gleich damals eine Marke gesetzt hat? Und wie wichtig ist es im Endeffekt, was für Spiele am Anfang rauskommen? Ist es teilweise vielleicht nur, dass das Launchline-Up nicht so doll gewesen ist, die Konsole später erst dann gemausert hat? Wie kann es denn eigentlich tatsächlich gewesen sein? Wo wollen wir denn da anfangen? So viele Konsolenstarts habe ich jetzt auch nicht mitgemacht, also zumindest die alten Dinger, ne? Die können wir ja schon gar nicht mitgemacht, war es vielleicht jetzt nicht mehr alle auf dem Zettel und selbst wenn man aber so die alten halt nicht mehr, ne? Auf stationäre Bewegungen. Wo wir noch nicht geboren waren. Nicht. Genau, man, rein vom Bewusstsein, man hätte natürlich dann ganz, ganz zurückgreifen können auf die ganzen Atari-Geschichten, wo es zum ersten Mal dann richtige Module gegeben hat. Nur ich meine so, was man heutzutage als Launch-Line-Up und Konsolen-Launch definiert, das ist ja etwas, was jetzt nicht mit dem Anfang dort gekommen ist, weil ich glaube, ich habe versucht dann noch nachzurecherchieren, was es angeht. Da hat niemand konkret dann so irgendein Datum und aktuelle Titel tatsächlich bei den Atari-Konsolen mal zusammengefasst. Ne? Es gibt eine Handvoll Sachen, wo dann Leute aus US-Katalogen zusammengesammelt haben, welche Spiele es gegeben hat, oder hier Leute mal die Quelle-Kataloge dann durchforstet haben, wann es wie wo was gegeben hat. Aber konkret über Launches selber zu sprechen, ist, glaube ich, bei mir, wenn ich bei mir dann im Gedächtnis rumkrame, eher fast schon mit der 16-Bit-Zeit angefangen. Ja. No? Und ich würde jetzt hier als Startpunkt für mich gerne das NES zumindest dort legen, weil dort kann man ein bisschen am konkretesten davon ausgehen. Ich glaube, das ist noch einigermaßen präsent bei da uns. Da kenne ich auch die Spiele fast alle, die hier auf der Liste stehen. Genau, ich glaube, wenn wir dann jetzt von ganz uralten Blob, Blick-Blob, Atari VCS 5200 oder 5600 Sachen daraus holen, ich habe damals die Konsolen nie mit dem Auge betrachtet. Für mich waren die einfach irgendwann mal da und waren im Quelle-Katalog früher aufgetaucht. Ne? Und es ist nicht so, dass ich irgendwo in den Karstadt oder in ein anderes Kaufhaus reingegangen bin und da stand, jetzt am 4.3.1987 kommt diese Konsole mit diesen Sachen dort raus, sondern irgendwann waren sie irgendwie da und haben sich festgezeckt. Ich habe das auch erst beim ersten Mal wahrgenommen beim Super Nintendo wegen dem Club Nintendo Magazin. Da gab es dann diese Ausgabe, wo vorne das Super Nintendo abgebildet war und da wurde natürlich dann groß die PR-Trommel gerührt und auch alle Launch-Titel aufgeführt in diesem Artikel. Und deswegen war das dann schon so ein ganz gut gebundenes, ganz gut geschnürtes Infopaket. Ja, genau. Und ein bisschen so, wenn man dann auch nicht dann so die Zeitschriften gehabt hat, das Nintendo Club-Ding habe ich natürlich damals auch bekommen. Die Konsolen, wenn sie dann an dem Tag oder in der Woche rausgekommen sind und die dann im Laden gesehen hast, haben ja auch ihre Werbung auf der Packung selber gehabt. Das haben die alten Konsolen ja gerne diese kleinen Screenshots dann hinten drauf gehabt und so viele Spiele gibt es dann. Und das war für mich auch ein bisschen so, was für geile Sachen kann man denn dort auf der Packung dort entdecken, was du dort alles siehst. Natürlich auch oft viel mehr versprochen, als die Spiele dann gehalten haben, weil die so die besten Screenshots oder die Titelbilder nur rausgesucht haben. Aber das war trotzdem für mich auch ausschlaggebend, wie viel Bock ich auf diese Hardware dort habe. Und für mich als jemanden, der damals nicht besonders viel Geld zur Verfügung hatte, ich konnte natürlich auch nicht sofort diese Konsole kaufen, sofort das, ne? Aber hat natürlich der Hunger wurde trotzdem extrem geweckt von den Sachen. Wir sagen, wenn wir in Richtung NES dort schauen, das NES hierzulande habe ich aktiv persönlich selbst nicht mitbekommen, den Launch. Das war eben so, ich habe es graduell immer mal dann in den Kaufhäusern gesehen. Ich glaube, das erste NES-Spiel, da kann ich mich noch erinnern, was ich gespielt habe, war Clu Clu Lands. wenn ich mich dann nicht komplett irre. Das war auch sehr ungewohnt für mich als so Joystick-Spieler. Wie soll ich denn mit, wo ist denn der Stick an dem Teil dran? Ja, ich fand's echt perplex. Wie soll ich denn damit steuern tatsächlich mit einem Gamepad? Das war für mich so eine komplett neue Welt. Deshalb ist mir das so im Gedächtnis geblieben. Bei uns in Altona im Karstadt gab es tatsächlich dann so die NES-Ecke, aber nebendran war so ein Moon Patrol-Automat. Damit kannte ich mich aus. Ne? Ja. Das kannte ich, aber da war auf einmal... Gab es einen Moon Patrol-Automat auch zum Kaufen oder was? Nee, zum Spielen. Dann zwischendurch, wenn... war, glaube ich, in der Ecke, wo so die Skimode oder sowas dann dort gewesen ist. Konntest du also Skier kaufen und Skianzüge und alles, aber zwischendurch war einfach dort ein Moon Patrol Automat gestanden, wo du dann Moon Patrol spielen konntest. Tatsache. Kaufhäuser, ey. Ja, großartig. Oder auch dich mal hinstellen und dann einfach mal im Atari ST Betriebssystem rumklicken und mal sehen, was du da alles anstellen kannst. Super, ey. Obwohl du nichts machen kannst dort, aber trotzdem wie blöd herumklickst und dann Ordner erstellst und irgendwelchen Schwachsinn dort machst. Aber als konkretes Launchdatum in Europa ist 1986 bekannt. In Amerika gibt es tatsächlich ein Datum mit dem 18.10.85 und das war verglichen mit dem japanischen NES, was ja schon seit 82, 83 erhältlich war, ist schon ein bisschen länger da gewesen und hat tatsächlich gleich eine richtig stattliche Anzahl gehabt. Und wenn ich damals dann dran denke, ey, hätte ich mir damals sofort ein NES kaufen können. Ich glaube, da gibt es viele coole Sachen, auf die ich hätte tatsächlich dann Bock gehabt. Also viele Sachen von denen findet man heutzutage dann auf der Virtual Console oder sind mal in irgendeinem Animal Crossing mit beigelegt. Ich gehe die Liste einmal hier kurz durch, dann können wir ja mal kurz schauen, ob das überhaupt irgendwelche Erinnerungen dann preisgibt oder nicht. Ten Yard Fight war so ein Footballspiel, wenn ich mich nicht irre. Das war, glaube ich, bei uns nicht unbedingt dann groß von Interesse. Baseball. Klugluland, das beste Spiel aller Zeiten. Nein. Donkey Kong Junior Math. Okay. Da kann man Mathematik machen. Kennt ihr das noch? Habt ihr das mal gesehen? Nee, das ist Donkey Kong Junior, wo du dann den Junior selbst gespielt hast, der dann, und Mario war der Bösewicht, der den alten Donkey Kong versklavt hat sozusagen, wie so eine Art, ein bisschen so ein Shooter aufgebaut. Und Donkey Kong Junior Math bist du an diesen Ranken entlang gegangen und hast so Matheaufgaben gelöst. So, du musstest +3 und da war so ein Gleichzeichen hinten, wo das Ergebnis stand, da musstest du irgendwie zur richtigen Ranke und dran ziehen und so hast du Mathematikaufgaben gemacht. Haben Sie schon mal Ihre ganze Casual-Welle von 20 Jahren Spielern vorweggenommen? Ein bisschen, ja. Das war so der Vorreiter tatsächlich von der... Gehirn-Jogging. Affengehirn-Jogging, ja, tatsächlich. Donkey Kongs Denkmurmel-Massage. Ich glaube, es ist auch vielleicht so ein bisschen so der Auswuchs gewesen. Wir haben ja den Look des NES und das ist nicht das Famicom, der Family Computer, sondern das Nintendo Entertainment System mit seiner Kastenform und alles, ja, dem zu verdanken, dass Nintendo das ja nicht als Konsole positionieren wollte, nicht als Spielzeug, sondern als Entertainment Center. Ne, weil damals nichts konnte außer Spielen abspielen. Ja, die ja, es gab doch auch da die Strickmaschine. Die gab es auch tatsächlich, ja. Die Strickmaschine in Japan dann nur exklusiv. In Amerika, ich habe den hierzulande nie gesehen, aber den Roboter, diesen Rob. Ne? Ach ja, genau. Gab es den hier tatsächlich auch? Ich habe den nie Ahnung. Im Kaufhaus gesehen. War für mich aber auch so ein ganz, ja, keine Ahnung, so ein Ding, was man sich einfach behält. Das wollte ich eigentlich auch immer haben. Es war eine coole Spielerei. Man hat die dann, glaube ich, vielleicht in den Anleitungen mal gesehen oder in den Nintendo-Magazinen, aber ich habe tatsächlich nie einen hier in der Wildbahn gesehen und ich habe das erste Mal gesehen, wie der funktioniert bei dem Angry Video Game Nerd-Video, was der dann gemacht hat, was ja wirklich eine so richtige Alibi-Funktion gewesen ist. Damals war ein Roboter cool, ne? Rocky 3 hatte ja so den Roboter eingebaut im Film. Ne, so in Zukunft. Super schlecht. Ganz super schlecht, den Roboter-Butler dort mit eingebaut. Und das Spiel hat tatsächlich nichts gemacht, dass du Gyromite, glaube ich, hieß das Spiel, und es gab noch ein anderes, was so eine Art Jump'n'Run war, wo du so Türen öffnen musstest und die hat der Roboter dann aufgemacht, indem du ihm Befehle gegeben hast und der so blaue und rote Plastikscheiben von links nach rechts gehoben hat. Ja, völlig sinnfrei, so habe ich es jetzt auch in Erinnerung, aber mir erschließt sich ja Sinn. Ja, musst du dir vorstellen, irgendwie wahrscheinlich mit einem leicht lernbehinderten Kind oder sowas, mit dem, über das du dann versuchst, dann selber zu spielen. Nein, nein, du musst nach links drücken. Nein, rechts. Ja, und es war Hauptsache eine Technikspielerei. Also es in Amerika war es so gewesen, dass das Ding wurde mit beigepackt in einer Version des NES und damit sie es eben als Entertainment-System positionieren können, weil Spielzeug wollte keiner haben nach dem Atari-Zusammenbruch, nach dem großen Videospiel-Crash. Ne? Da hatten sie einfach für nichts in der Welt konnten sie Videospiele dort an den Laden bringen und das war so als ja, so wollte man tatsächlich damals verstecken, dass die Kinder auch was damit lernen konnten. Ich hätte mich wahrscheinlich aber schwarz geärgert, ne, wenn dann, oh geil, ein NES und dann Donkey Kong Junior Mathe. Ja, vielleicht war das Spiel aber auch gar nicht so schlecht. man würde es tatsächlich hoffen. Aber zum Glück, im Line-Up hier ist es eben nur eins von vielen. Mhm. Duck Hunt ist hier auch noch mit drin. Boah, das wurde hab später, ich gehabt damals. Es wurde später ja auch oft mit beigepackt. Ne? Es war in einem der vielen Pakete und es gab ja auch eins der meist verkauften Bundles, speziell in den USA, war so Duck Hunt und Super Mario Brothers auf einem Modul gewesen. Ne? Findest du heutzutage auf eBay auch noch ohne Ende Zeugs. Und es gab auch so ein Dreier-Modul mit, ich glaube, World Cup, Mario und was war da noch drauf? War nicht Tetris drauf? Ich weiß nicht, wieso ich auf Tetris komme, aber... Es war es auf einem Modul, das war das NES Superset später mal gewesen. Das wurde dann sein, Tetris, World Cup und Super Mario Bros. Na, was ist? Wir haben es. Was? Den Prototypen vom neuen Nintendo Superset. Ja, mit drei Wahnsinnsspielen. Hier, Tetris und Super Mario Brothers und Nintendo World Cup. Oh, super! Klasse Live-Action für vier Spieler. Dann muss Nintendo 14 Millionen ausspucken. Das gibt's doch schon überall zu kaufen. Ja, das neue Nintendo Superset. Die Actionwelt von Nintendo. Ich habe ja nie ein NES besessen, ein eigenes. Ja, ich habe nur bei Kumpels tatsächlich gespielt. Ich bin ein Master System-Kind. Ich habe dieses Superset, glaube ich, gehabt, weil das ist mir echt zum Gedächtnis geblieben, dieses Dreier-Modul. Ja, das Superset war auch dann schon zu Super Nintendo-Zeiten, glaube ich, gekommen, wo du so eine kostengünstigere Alternative hattest. Oder war es kurz vorher zumindest? Also ich hatte es, glaube ich, vorher. No. Auf der anderen Seite, ich erinnere mich auch noch an die Werbung. Ja. Mit dem Superset. Und war da nicht auch ein Vier-Spieler-Adapter dabei? Das kann durchaus sein, weil das sind Sachen so, dass das World Soccer konntest World du tatsächlich Cup. Ja zu viert spielen mit diesen kleinen Kunio-Kopffüßler-Figuren, ne, die dann auch bei den ganzen Volleyball und River City Ransom, hier ist es ja an der Street Brawl, Streetwise. Ich weiß, was du meinst. Ich bin gewesen aus der einen Serie dort. Es kann durchaus gewesen sein, das war aber dann auch ein bisschen später. Also ich habe hier als Launchpreis vom NES noch 400 D-Mark stehen, ohne Module. Das ist natürlich schon ein ordentlicher Betrag, den du dann lösen musst. Da musste ich, glaube ich, fürs Master System dann weniger bezahlen. Aber dafür war auch die Ausbeute an Spielen dort. Duck Hunt, wie man es kennt. Excite Bike hat mir sehr viel Spaß eigentlich immer gemacht, als so Side-Scroller-Racer. Golf. Ich habe die NES-Version vom Golf nie gespielt, aber dann habe ich es auf dem Gameboy kurz gespielt. Das konnte man mal spielen. Das war so ähnlich wie das auf dem Gameboy, ist aber relativ schlecht gealtert. Also heutzutage würdest du es eher nicht mehr. Ja, ist es nicht eins von den Alibi? Hier kriegt ihr ein paar ROMs geschenkt auf dem 3DS, weil ihr so viel Geld früher ausgegeben habt. Ja, da gibt es das auch. Eins von den Alibi-NES-Spielen, was du runterladen konntest. Ja, stimmt. Ja, würde man es, glaube ich, nicht aktiv dann heute kaufen. Gyromite war das Spiel mit dem Roboter. Hogan's Alley war so ein komischer 2D-Prügler, ne? Wurde. Aber nicht mit WWF-Lizenz damals. Nein, nicht Hulk Hogan's Alley. Ich habe das, glaube ich, immer verwechselt mit diesem Gumshoe. Da gab es ja auch so ein komisches so Detektivmännchen, was so hin und her gelaufen ist, weil die immer so ähnlich sind. Hogan's Alley gibt es auch als 3DS-Remake, ne? Also eins dieser NES-3DS-Teile, wo du die Grafik noch drehen kannst, so wie Excite Bike. Als Neuauflage. Das war so ein Vorläufer, ein bisschen so Street Fighter-mäßig, wo du mit zwei Figuren auf so einer Straße gekämpft hast und da haben von Leute oben dann so teilweise so Blumenkübel auf dich runtergeworfen. Es war ein bisschen merkwürdig, ist kein besonders gutes Ding. Eine kleine Korrektur ist mir gerade aufgefallen beim Schneiden. Hogan's Alley war natürlich nicht der Vorläufer der 2D-Prügler. Das Spiel, an das ich gedacht habe, heißt Urban Champions und kam erst einige Zeit nach dem NES-Launch auf den Markt. Hogan's Alley selbst ist ein Lightgun-Shooter, in dem man fliegende Dosen aus der Luft mit der Lightgun wegballert. Also der Kompanion zu spielen wie Wild Gunman und Duck Hunt, aber keinesfalls ein Prügler, also mea culpa und weiter geht's. Ice Climber, großartig, habe ich viel Spaß mit gehabt. Ne? Vor allem auch im Zwei-Player-Modus hat er immer so eine komische Steuerung gehabt, wo man von unten nach oben mit den beiden Ice Climbers dann mit dem Hammer Sachen durchbrechen konnte und da sind die Vögel rumgekommen und hat Auberginen eingesammelt, glaube ich. Und andere Früchte hat mir viel Spaß gehabt. Kung Fu Master habe ich auf dem Atari gehabt tatsächlich. Das ist von Iron, dieser Automat, den habe ich auch in Griechenland gespielt, wo man nach links und rechts gelaufen ist und dann immer in der gleichen Animation den Kick, Kick, Kick, Kick. Na, und immer dann das kenne ich nur vom Gameboy, warte mal, wie hieß denn das da? Das war doch von Iron, ne? Von Iron, ja. Also Kung Fu Master hieß es im Original, Spartan X. Obwohl, nee, auf dem Gameboy hieß es, glaube ich, auch Kung Fu Master, ja. Ja, die, also ja. Spartan ist, glaube ich, oder Spartan X ist die Japano-Fassung des Spiels. Und es hieß hier, könntest du mit dem Namen wahrscheinlich nicht viel anfangen, haben sie es in Kung Fu umbenannt. Auf Matari war es beschissen. auf dem NES war es ein bisschen besser. Ich habe es in Griechenland in der Automatenhalle tatsächlich gespielt. Mark Rider sagt mir nichts. Das ist, glaube ich, eines der US-Exklusiven gewesen. Das hat man wahrscheinlich bei Smash Brothers irgendwo in der Trophäensammlung, habe ich mal ein bisschen was drüber gelesen. Aber das Spiel selber kannte ich nicht. Pinball, einer der frühen Flipper, aber die fand ich nie so gut wie auf dem Game Boy, Revenge of the Gator. Oh, das war toll, ja. Ja. Sehr. Also habe ich damals nicht so gerafft, wie gut es eigentlich war, dieses Pinball Revenge of the Gator. Ich hatte das auch, weil ich es am Anfang von meinen Eltern zum Gameboy dazu mitbekommen habe. Ich fand es immer ganz nett, aber irgendwie hat es mich nie so richtig begeistert. Aber im Nachhinein war das schon gerade für ein Gameboy-Spiel, war das richtig gut als Flipper. Mhm. Es war sehr, sehr, sehr schön. Eines der so der Grundspiele, wo ich auch jedem gesagt habe, wenn er sich ein Gameboy kauft, kauft die Revenge of the Gator dazu. Und die Spiele, speziell auf Handhelds, habe ich immer sehr gerne Flipper gespielt. Habe ich im Pokémon-Cast, glaube ich, tatsächlich gesagt, mein Lieblings-Pokémon-Spiel ist Pokémon Pinball auf dem Gameboy Advance. Ja. Oh, ich mochte das Kirby-Pinball, glaube ich, ganz gerne. Das ist auch nicht schlecht. Es gibt ja auch Metroid-Pinball noch auf dem DS. Stimmt. Mit Rumble-Pack und Super Mario Ball auf GBA. Super Mario Ball nicht fand so ich gut. Nie so gut. Nee, tatsächlich. Nicht. Revenge of the Gator wurde ja auch von HAL gemacht, also von den Kirby-Leuten, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und so die Kombination zwischen Alligator und Pinball denkst du am Anfang nicht, aber es war charmant und gut umgestellt. Damit hatte aber das NES-Pinball war so sehr billig aufgesetzt. Es gibt ja auch so eins, was du in Word spielen kannst. Kannst du dich da noch erinnern? Da konnte man in Microsoft Word so einen komischen Code eingeben, wenn man eine bestimmte Abfolge in dem Alten gemacht hat. Und dann ist auf einmal ein Pinball-Spiel draus geworden. Es gibt wahrscheinlich irgendwo noch ein Video im Netz dazu. Das war qualitativ nicht unbedingt schlechter als das, was man auf dem NES gesehen hat. Stack Up ist natürlich auch eins von den Roboterspielen. Ich glaube, da hast du einfach nur Sachen da gestapelt. Der ganz große Brecher. Es ist ein Entertainment-System. Ja? Es ist einfach nur Sachen gestapelt. Ich stapel gerne. Ja, so wie wenn die Schulklasse in die Kartonagenfabrik geht und dort mal ein bisschen guckt, wie die Sachen gefaltet werden. Der große Brecher Super Mario Brothers. Was war das? Das ist, es war eine Figur, die kennt man heutzutage nicht so ganz so sehr, die heißt Super Marion. Und das war so ein Klempner, der von links nach rechts gelaufen ist und hat so Gombas oder sowas hat er draufgetreten. Der hat noch einen Bruder oder was bedeutet dieses Bros? Ja. Genau, Bro. Sagt man Bros oder Bros? Gute Frage, Bros. Ich sag immer Bros. Ich sag immer Bros, aber eigentlich müssen es ja Bros sein. Denkst du erst seit How I Met Your Mother jetzt, oder dass es Bros heißen können? Ich auch, ja. Also es müsste eigentlich Bros heißen, Brothers. Super Mario Brothers. Es müsste Bros sein, Super Mario Bros. Das klingt aber komisch. Das klingt falsch. Es klingt sehr, sehr falsch. Nein, das geht nicht. Es muss Bros heißen. Ja. Bros. Als in Japan kam ja das tatsächlich nicht zuerst raus, Super Mario Brothers, sondern ist er später entstanden, aber in den USA und in Europa als Launch-Titel, ey, was willst du mehr dazu sagen? Das war auch eins der ersten Bundles hier mit Super Mario Brothers und ich glaube, du kannst mit dem Super Mario Brothers dazu, hast ja auch nur einen Controller gebraucht, weil du nicht parallel spielen konntest, das wäre vielleicht alleine schon den Preis total wert gewesen. Also, lustigerweise gab es das ja auch fürs Atari VCS. Was? Mario Bros. Oder? Gab es da? Ich habe so eine selbstgemachte Version gesehen später für das VCS. Ich glaube schon. Also da gibt es auch das Cover-Artwork ist auch das total. VCS hässlich. Ist doch viel älter, oder? Du, was du meinst, ist dieses komische halt Kanalisationsspiel, ja, da, wo Mario und Luigi zusammenlaufen auf einem Bildschirm ohne Scrolling und diese. Ja, und das diese meint ihr doch auch. Nein, Super Mario Bros. Ist Super Mario Bros. Mit dem Scrolling. Mit ach was, echt? Welt 1-1. Die nacheinander kommen, das Jump'n'Run, das 2D-Jump'n'Run. Wie heißt denn das, was ich meine? Mario Brothers. Das Mario heißt nur Mario einfach nur Bros. Mario Brothers. Ja. Das mit dem. Mit aber dem das, was ihr meint, müsste doch was. Ach nee, Land hieß ja erst auf dem Game Boy. Nee, Super Mario Brothers ist das allererste, das klassische Super Mario Brothers von links nach rechts. Du meinst dieses, was noch ohne Scrolling und so war. Genau, aber das heißt doch auch immer so. Das hieß tatsächlich Mario Brothers und ich habe fürs Atari auch eine. Ich habe Donkey Kong fürs Atari gehabt damals, so in so einer Third-Party hergestellten Spielekassette in Grau von Mattel. Auf dem mit diesem ganz ekelhaften, selbstgemachten Artwork-Cover, was überhaupt nicht nach Mario und Donkey Kong ausschaut. Das sind natürlich dann Spiele gewesen, die es dann auch gegeben hat, Donkey Kong und Mario Bros. Oder sowas, die sind hier aber nicht im Launch-Line-Up mit drin. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht nicht dann direkt zu Beginn hier mit veröffentlicht wurden, sondern erst ein bisschen später dann gemacht wurden, um einfach ein bisschen auszufächern. Wenn du schon ein Donkey Kong Junior Math dort hast, dann wirst du vielleicht nicht die Leute verwirren, indem noch ein Donkey Kong Normales dann dazu steht. Oder wenn du ein Super Mario Brothers hast, aber dann noch ein Mario Brothers dann dazu packst ins Regal, bist du wahrscheinlich auch ein bisschen abgelenkt. Die Spiele gab es alle, aber hier hat man gleich mit den neueren tatsächlich angefangen. Also vielleicht nur mal kurz wegen dem Mario Bros, was du jetzt meintest. Ja, es dran. Gab nur Donkey Kong so, fürs Atari. Nee, das stimmt, glaube ich. Ich glaube, es gab auch dieses Mario Bros für andere, weil das war ja noch aus einer Zeit, das alte Mario Bros ist von 83 schon, habe ich gerade mal geguckt. Da hatte Nintendo ja noch keine eigene Hardware. Und da kann ich mir vorstellen, dass sie ihre eigenen Properties oder ihre eigenen Lizenzen noch quasi vergeben haben, damit auch andere Plattformen da mit Spiele machen konnten, was ja heutzutage undenkbar wäre. Und dann hatten sie halt ihre eigene Hardware und dann haben sie Super Mario Bros. Als Starttitel und exklusives Ding selber gehabt. Aber vorher gab es tatsächlich Versionen von ihren Spielen, die sie hatten, auch wie Donkey Kong für andere Systeme. Mm-hmm. Sind einige tatsächlich Rechte, ich weiß nicht, ob Mattel, die hatten ja zusammen mit Nintendo, glaube ich, das NES vertrieben in den USA in den ersten Jahren und haben wahrscheinlich auch ein paar Rechte dann mitbekommen, wo die auf einmal dann Donkey Kong-Versionen für ColecoVision oder sowas dann hergestellt haben, was hier in Europa, glaube ich, auch überhaupt nicht gegeben hat, ne? So die Konkurrenzkonsolen von damals. Fürs NES hatte das aber zum Glück, oder zu der Zeit, wo es dann rausgekommen ist, hier 86 wenig Belang. Tennis hier noch aufgeführt, aber da habe ich auch lieber das Gameboy-Tennis gespielt. Wild Gunman kannte ich primär tatsächlich dann von Zurück in die Zukunft 2. Ich auch. Dann später, weil das Marty McFly ja mit dem Automaten spielt. Da spielt man mit Händen. Das ist ja Babyspielzeug. Babyspielzeug, genau. Elijah Wood sagt es dann dort. Ach ja, stimmt. Der war einer der beiden Jungen, ne? Einer der beiden Jungen war. Ich glaube, der andere Junge ist auch jemand Bekanntes, aber das fällt mir jetzt nicht ein. Und hier auch noch aufgeführt Wrecking Crew. Das war auch mit Mario, der dann so... Wrecking Crew kenne ich gar nicht so richtig. Ja, ich habe zuletzt eine Folge von Game Center CX gesehen, falls dir das was sagt. Das ist so eine Art japanische TV. Ja, das ist also großartig. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß dann beim Zugucken. Dort hat der Arino, der Typ, der es durchspielt, dann das Original Wrecking Crew gespielt und diese Uridee wurde dann aufgebaut zu einem richtigen so Plattform-Puzzler. Ne? So ein bisschen so, wo Mario dann Treppen dann hochgehen muss oder irgendwelche Sachen kaputt hauen muss. Er musste Treppen hochgehen und diese Leitern hochgehen und diese Leitern kaputt hauen, damit keine Monster auf den Leitern langlaufen müssen. Das hatte so einen Puzzle-Charakter, ein bisschen Burger Time oder auch ein bisschen Donkey Kong, alles in dem Belang gewesen. Aber auch kein Spiel, was ich aktiv tatsächlich dann im Sinn hatte, wie es sich spielt. Habe ich erst tatsächlich vor ein paar Monaten eben, als ich die Folge dort gesehen habe, dann realisiert. Vom Line-Up her aus, es ist ein sattes Line-Up. Ne? Wenn hier so knapp 20 plus Titel dann dort angelegt sind und wie schon gesagt, alleine Super Mario Brothers, wenn ich damals die Finanzen und das Vorwissen gehabt hätte, als junges Kiddy, der dann keine Zeit oder wo es noch gar keine Zeitschriften gibt, wo man auch noch nicht wirklich dann Leute fragen kann, die sich dann damit auskennen, hat das natürlich nicht so viel Belang, aber es wäre total wert gewesen, das NES dann wegen Super Mario Bros. Zu kaufen. Ja, auf so Sachen wie Excitebike oder auch Duck Hunt in gewisser Weise hat das ja auch bis heute sich so seinen Charme bewahrt. Also da gab es schon auch eine ganz gute Mischung irgendwie noch an Spielen. Da ist natürlich auch ein bisschen Sachen dabei, die jetzt heutzutage nicht mehr so geil sind und es damals wahrscheinlich auch nicht waren. Aber ich finde, das war schon okay für die damalige Zeit. Ja, ist absolut gewesen. Und auch hier, wenn du den Preis anguckst, wenn es 400 D-Mark dann damals gekostet hat, natürlich umgerechnet heute so knapp 200 Euro. Inflation und alles kann man natürlich auch mit reinrechnen, dass es dann wieder teurer wird. Aber dann hast du für dein Unterhaltungssystem dann mitten im Spiel wahrscheinlich auch nochmal ein 100er extra, ne? Was das Spiel dann wohl gekostet hat. Hast für 500 Mark die Zukunft des Videogaming dann bei dir zu Hause stehen. Das Unterhaltungssystem pur. Später im Jahr 1986 oder wie ihr pflichtet mir bei, was der NES angeht oder habt ihr andere Ansichten? Nö, ich habe ja gerade meine Meinung schon geäußert. Ich finde, es ist schon okay. Da sind halt eine knappe Handvoll überragender Spiele und der Rest ist also okay, aber das passt schon. Also gerade so, wenn man guckt, wie die Sachen sich bis heute gehalten haben, sowas wie ein Super Mario Bros. Allein deswegen muss man schon sagen, das war ein gutes Line-Up, weil da halt sowas dabei war. Mhm. Und Nintendo hat sich ja auch immer, also da hat die Tradition mit angefangen, dass die erst ja natürlich mit dann dem GameCube gebrochen wurde, dass immer ein Mario-Spiel oder Mario Jump'n'Run auch dann tatsächlich bei gewesen ist. Wurde ja dann auch speziell bei dem Gameboy, bei dem N64, beim Super Nintendo immer drauf geachtet, Mario Jump'n'Run muss sein und wurde dann seitdem tatsächlich für den Westen etabliert. später im gleichen Jahr 1986 das Master System, in Japan bekannt gewesen als Sega Mark III. Warum eigentlich? Es gab einen Vorläufer vom Master System, das war so eine Arcade-Hardware von Sega, die hieß Sega oder SG-1000 oder ich muss es nochmal nachchecken, genau. Und das war so eine Art Vorläufer vom Master System und das Master System war so eine aufgebauschte Version, die einen besseren Grafikchip gehabt hat, die besseren Soundchip gehabt hat. Und es wurde versucht dann so zu, es wurde nachträglich positioniert als Konkurrent zum NES und hat dann auch ein bisschen weniger sperrigen Namen bekommen. Sega hat sich dann mit der Konsole zum ersten Mal rausgetraut aus Japan. Es gibt bei YouTube so eine ganz nette History-Serie, die heißt Crontendo oder Cronsega. Das ist so ein Typ, der tatsächlich chronologisch jeden einzelnen Release der Konsole durchgeht und für 5 Minuten bespricht und zeigt, wie geht das Spiel dann da. Es hat ein bisschen was Übernerdiges und Monotones in der Sprechweise, wie er es macht, aber ich finde die sehr interessant, weil die einfach sehr, sehr viel Info haben und sagen, okay, an dem Tag in Japan kam das Spiel raus und das passiert dort drin und der hat im Vorlauf beim Master System dort gezeigt, wie die SG-1000-Versionen dann vorher ausgesehen haben. Die waren einfach total beschissen von der Grafik her, ne? Das Master System hatte ein bisschen besseren Grafikchip als das als das NES, war ein bisschen bunter, konnte mehr Farben darstellen, hatte der Soundchip war, ich glaube, auf einem ähnlichen Niveau, was es anging. Es gab speziell so in Japan nochmal eine bessere Version vom Master System, wo du dann noch bessere Soundtables drin hattest, damit die, also kennt man ja vom NES von speziellen Modulen her, so Castlevania 3, wo dann Spezialchip drauf gewesen ist, damit die Musik besser klingt. Das war im Master System schon eingebaut und es war technisch eine Konsole, die dem NES eigentlich ein bisschen überlegen ist technisch, aber von den Spielen natürlich nicht wirklich her mithalten konnte. Und hier das Line-Up, was hier spät 86 gekommen ist, womit so dann auch in den Quelle-Katalogen, wo ich es dann primär dann hauptsächlich tatsächlich gesehen habe, gab das Action Fighter, ist so ein Top-Down-Racer, ein bisschen, kennt man Spy Hunter, die alten sagen, sagt ja. euch das was? Na, da kennt man ja diese von oben Racer, wo dann einfach so Autos dann entlanghangen, ich glaube, da konnte man auf dem Motorrad auch noch ballern. Black Belt ist, glaube ich, die europäische Version von Fist of the North Star, als Konsolenversion. Ah, okay. Fist of the North, da kennst du ja, oder Trant kennst du ja auch. So Zukunft, Endzeit, Hardcore-Action als Anime gewesen. Und es gab mehrere Videospiele davon und das wurde dann ohne die Lizenz aufs Master-System umgesetzt. In Japan gab es die Lizenz, in Europa hieß es Black Belt und die ganzen Zukunft-Endzeit-Leute wurden gegen Karate-Typen mit so einem schwarzen Gürtel ausgetauscht. Auch ein eher mittleres Spiel. Choplifter war ein gutes Spiel auf dem C64er, wo du dann so ein Sidescroll hattest mit einem Helikopter und da musst du Leute retten, quasi so ein bisschen, als ob du in Vietnam bist und dort Leute aus dem Dschungel dann dort befreist. Hatte so eine gute Flugdynamik. Ich kann mich speziell nicht an die Master System fast so erinnern, aber es ist ein guter Titel gewesen. Fantasy Zone habe ich meinen Spaß gehabt, es war aber ein bisschen, es hat sich ein bisschen so eierig gesteuert. So ein Side-Scroller-Shooter, wo du auch noch dann in Läden reingehen kannst und alles so komische Formationen, was so Level dann hatten und auch ein sehr ungewöhnliches Design. Wie ist der Held-Trans? Von Fantasy Zone? Von Fantasy Zone. Ich weiß es. Das war im Nerd-Quiz dann mit dabei. Deswegen ah, warte so. Mal, es war nicht Opa. Natürlich war es Opa. Echt? Opa ist auch kein Raumschiff, das ist der Charakter tatsächlich. Ach so, okay. Du spielst ja dort, kämpfst du am Ende gegen den Vater von Opa als großen Endgegner, das ist so eine große Version von dem und musst ihn dann erschießen, weil er böse geworden ist. Es gab auch eine Serie, wo Opa als so Charakter dann aufgetaucht ist, ich glaube, war es eine Anime-Serie in Japan oder sowas, wo tatsächlich so ein kleines Ding dann rumgeflogen ist und gesprochen hat. Na, also das hat schon einen gewissen Effekt in Japan gehabt, hier eher weniger. Hang-On, der klassische Racer, das Äquivalent, sagen wir, zu einem Pole Position früher, in der Automatenhalle oder auf dem Atari, wo du dann eben das erste Spiel von Yuji Naka, wo du dann so ganz schnell von hinten ein Motorrad gesehen hast, was durch die Gegend gefahren ist, noch rausgekommen auf der Sega-Karte. Ja, das war auch so ein Ding, es gab Spiele nicht nur auf Modulen, sondern das Master-System hatte einen Kartenslot, ein bisschen wie die PC Engine. Wo du dann auf dem Master System so Spiele, die nicht so viel RAM gebraucht haben, auf wie so eine Chipkarte, wie so eine Memory Card, dann drauf hattest. Und Hang-On war eins von den Spielen. Transbot sagt mir jetzt tatsächlich nicht so viel, das habe ich damals nicht gespielt. Teddy Boy ist jetzt hier nicht mit drin, aber Teddy Boy hat ein Onkel von mir immer ohne Ende gespielt. Teddy Boy? Teddy Boy, ja. Ist, glaube ich, auch das erste Spiel, was in Japan auf dem Master System rausgekommen ist. Auch so eine Art Side-Scroller-Puzzle-Sammelspiel in verschiedene Arealen, wo du als kleiner Junge Zeug angesammelt hast. Gab es auch auf einer Karte, aber da waren eher so kleine Billo-Spiele drauf gemacht. Und World Grand Prix, ein Racer, noch gewesen fürs Mars-System. Das ist das Line-Up, ein bisschen überschaubarer als auf dem Super Nintendo, ich will immer Super Nintendo sagen, ein bisschen überschaubarer als auf dem NES und mit Ausnahme jetzt von einem Fantasy Zone und Hang-On natürlich auch vielleicht so als System-Seller fast schon, war das nicht so ein berauschendes Launcher, muss man sagen. Ja, da fehlte halt echt nur irgendwie ein Sonic oder ein Alex-Kid oder solche Geschichten. Die hatten nicht so den großen, ich weiß halt nicht, wie Hang-On, wie das technisch auf dem Master System war. Ich kann mir vorstellen, wenn es eine gute Version war, war das technisch wahrscheinlich auch recht beeindruckend für die damalige Zeit. Aber es ist halt auch nicht ein Ding, wo du, glaube ich, groß die Hardware mitverkaufst, wenn du mit Motorradrennen spielst. Also ich weiß nicht, wie schnell da Sachen noch nachgekommen sind. Ich habe mein Master System erst ein bisschen später gekauft und bei mir war Sonic mit dabei und Alex Kidd eingebaut. Alex Kidd ist so ein, also das war schon ein sehr gutes Bundle. Ich habe Sonic 1 sehr gerne gespielt auf dem Mars System, auch wenn es bei weitem nicht so gut wie auf dem Mega Drive gewesen ist. Und Alex Kidd ist so ein bisschen verkannt, so als klar, ist zu Recht dann gegen Mario abgestunken als Maskottchen, aber war noch ein sehr nettes Spiel gewesen, als erst gewesen. Aber das sind eher Spiele, die mich überzeugt hätten, Mars System zu kaufen, weil die vor allem grafisch und musikalisch und technisch und spielerisch schon einiges vorweg hatten. Das Line-Up dort hat keinen Stich gesehen, aber gegen das NES und speziell, wenn es nach dem NES rausgekommen sind. Wollte ich gerade sagen, also generell war es ja so, das Master System war ja eh in allen Ländern schon deutlich später dran als das NES und dann hatten sie am Anfang trotzdem noch keine guten Spiele und das war ja auch so ein Nachteil, den sie dann hatten, den sie nie mehr aufgeholt haben, also in Japan, Amerika waren die bei weitem nicht so erfolgreich, habe ich irgendwie nochmal nachgelesen, nur in Europa konnten die halbwegs gegen das NES ankommen. Gerade in Großbritannien war doch Sega immer vorne mit dabei, ne? Ja, Sega, stimmt. England war so Sega-Land sozusagen und Master System hattest du dann die Ausläufer, weil England war der größte Markt, was so Konsolen angeht. Also hat sich mittlerweile natürlich ein bisschen verschoben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, aber wenn du von Europa gesprochen hast, hast du natürlich primär von England geredet damals, was die wirtschaftliche Seite angeht. Und natürlich, man darf den Erfolg des Master Systems in Brasilien nicht verkennen. Das ist auch eine komische Geschichte. Auch sehr, sehr merkwürdig. Ja, wir werden zwar eh nie den Master System-Cast haben, weil ich der Einzige bin, der das wirklich dann eher mehr gespielt hat. Deshalb können wir es hier nochmal kurz verbraten. Ja, die 5 Minuten über die relevanten Spiele habe ich jetzt auch noch. Die 5 Minuten über die relevanten Spiele, die es gibt, habe ich jetzt auch damit, noch. Es gab viele geile Spiele, die haben nur tatsächlich hierzulande nicht so viele Leute gespielt. Ich habe sehr, sehr viel Spaß mit meinem Master System gehabt, vor allem wenn du dann, weil das Ding ja keiner gekauft hat, dann hierzulande alles verramscht wurde an Spielen und du einfach für 5 Mark irgendwas Geiles mitnehmen konntest. Aber ich habe gerade noch gelesen bei Wikipedia, wenn es stimmt, das Master System in Europa, wo es erfolgreich war, wurde bis 96 unterstützt. Sega hat dann aufgehört, damit sie auf den Saturn konzentrieren konnten. Das finde ich interessant. Und zwischendurch gab es halt auch nochmal einen Mega Drive. Das ist so wie heutzutage tatsächlich, wo du eigentlich denken würdest, die PS4 kommt und trotzdem nochmal FIFA 13 für PlayStation 2 dann erscheint. Ey, das ist so krass. PlayStation 1. Das ist wirklich gerade ein PlayStation 2-Spiel jetzt noch rausgekommen ist. Ich meine, die Konsole ist wie alt? Das von 2001. Das wäre halt wie ein GameCube oder Xbox 1-Spiel, gerade wenn es morgen in der Redaktion aufschlagen würde. Es ist sehr, sehr, sehr strange. Ja. Und man sieht aber auch dann die Langlebigkeit. Also in Europa hat ordentlich gezogen. Ich glaube, wir kommen hier gleich aufs Mega Drive zu sprechen. Das war vor allem in den USA ja wesentlich erfolgreicher als überall anderswo auf der Welt. Da hat es sich, glaube ich, für Sega noch gelohnt, das Master System hierzulande ein bisschen zu pushen. Ja. Und eben das Leben, was es noch durch den brasilianischen Markt bekommen hat, der eben komplett anders ausschaut. Die haben ja auch erst seit 2 Jahren die PlayStation 2 offiziell zu kaufen in Brasilien. Dort war als günstige Hardware, wo vor allem auch Sega die Spiele dann irgendwann an die Lizenzen zu den Spielen an so einer Firma, ich glaube, die hieß Tectoy, dann verkauft hat, die teilweise Spiele genommen haben und ihre eigenen Maskottchen reingetan haben. es gab Sonic-Spiele mit so komischen Monika, glaube ich, ist so eine Comicfigur. Ja, Wonderboy in Monsterland wurde da dann zu Monika. Sowas war es, genau, wo dann einfach die Sprites ausgetauscht wurden und es gab eigene Hardware-Revisionen vom Master System, so das Master System 3, was es hierzulande nie offiziell dann gegeben hat und das wurde auch tatsächlich sehr, sehr lange Zeit dann dort weiter unterstützt, einfach weil es so günstig gewesen ist und sich Leute dann so alles so personalisieren konnten, wie sie lustig waren. Ich habe auch, vielleicht finde ich dieses dumme Bild noch, da gab es, es ist eigentlich eher weniger lustig, aber ich muss mich dann trotzdem kaputt lachen. Es gab ein Bild von so einer Geiselnahme in Brasilien und da hat so ein Typ eine Frau festgehalten und hat die mit einer Master System Lightgun bedroht. Ja. Okay, das ist gut. War ja auch so, wenn während das NES dann das den Roboter und solche Sachen gehabt hat, und es hat ja auch einige 3D-Spiele von Square damals, so Red Racer und 3D Action World und wie die alle hießen, das Mausoleum hatte ja richtige 3D-Brille damals gehabt und eine zusätzliche Lightgun eben, wo du dann solche 3D-Spiele, die später gekommen sind, spielen kannst. Ich kann mich auf dem NES tatsächlich nur an Duck Hunt erinnern, oder gab es ein anderes für die Lightgun auf dem NES? Ja, was im Wild Gunman hat es nicht auch die war Gunman, okay, okay, dann Duck Hunt und Wild Gunman. Das waren die beiden großen Sachen. Mausoleum hatte eine Handvoll, von denen mir spezielle Titel aber auch jetzt nicht einfallen. Und das Master System wird bis heute noch in Brasilien von Tectoy produziert als Master System 3. In verschiedenen Bundles, jeweils mit so eingebauten Spielen, 74 eingebaute Spiele und 105 eingebaute Spiele, gibt es noch verschiedene Varianten, die das bis heute noch machen, wenn der Eintrag hier bei Wikipedia noch aktuell ist. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Ich kann es mir auch sehr gut tatsächlich vorstellen. Der Grund dafür ist nur der Preis, oder? Also ich meine rein, also rein theoretisch könnten die sich doch auch aktuelle Konsolen kaufen. Die aber sind, gibt es so da halt teilweise gar nicht in, also ich will jetzt nicht Brasilien sagen, dass es ein Entwicklungsland ist, aber in jetzt nicht den führenden Industrienationen hast du halt unter Umständen noch eine ganz andere Hardware-Generation. Da sind halt die aktuellen Konsolen, die es bei uns gibt, nicht released worden. Ja, die wie gesagt, die PS2 gibt es ja tatsächlich erst seit 2 Jahren dort offiziell zu kaufen, weil, wie du schon gesagt hast, Trant, der Preis spielt da doch eine ganz große Rolle. Natürlich nicht nur das, wie viel der Durchschnittsverdienst in so einem Land wie Brasilien ist verglichen mit hier Europa, sondern auch, die haben sehr, sehr hohe für Unterhaltungselektronik Einfuhrsteuern. Ja, genau, und von denen habe ich auch gehört. Aber es ist trotzdem so krass, weil du musst doch eigentlich auch als Brasilianer mitkriegen, was gerade so läuft. Eigentlich und schon. Und dann siehst du aber bei dir im Laden noch das Master-System stehen. Ja, vielleicht haben die aber auch noch Internetseiten von 98. Also die Laden dort. Extra so ein Internetministerium, was die ganzen Seiten umschreibt und neu schreibt. Test 1, 2. Sega! Interessant aber das Line-Up, 30.11.1990 in Europa rausgekommen, das Sega Mega Drive, die erste offizielle 16-Bit-Konsole. Hey, aber davor war, achso, ja okay, alles klar. Oder bist du auf die, also ich habe die Handhelds haben wir rausgelassen. Was, wieso? Weil das, es wird ja uferlos sonst. Machen wir mal 2 Teile. Aber das, ja, dann machen wir die Handhelds separat in einem zweiten Teil. Machen wir die Handhelds danach, schön, ja. Sehen, ja. Je nachdem, wenn wir dann hier durchkommen. Genau, das Mega Drive, 30.11.1990 rausgekommen. Ein bisschen überschaubarer auch wieder verglichen mit dem NES, auch so eine Handvoll Titel rausgekommen. Das erste natürlich ist hier nicht als erstes aus der Liste, wegen, weil es alphabetisch ist, aber Altered Beast ist der Titel, den ich mit dem Mega Drive sofort verbinde, war auch als Bundle mit beigepackt, ne, und das war auch ein Spielhallentitel, der natürlich hierzulande, weil du nicht als Kind in die Spielhalle durftest, hattest du natürlich auch nicht den Vergleich, wie es in der Spielhalle aussieht, hatte aber trotzdem so doch eine andere Sensibilität als die NES-Sachen, die du da gesehen hast. Du hast so dieses große, grobschlächtigen Monstertyp, der dann Zombies in zwei gehauen hat und konnte sich in einem Wolf verwandeln. Ich fand es so lustig, wie du so ganz klischeehaft irgendwie die ganze Zeit widerspiegelt, weißt du, so Muskelhelden. Ich meine, wie klein war dem sein Kopf und wie stampfig ist er rumgelaufen, so unförmig. Und wie er auch gehauen hat, hat irgendwie die ganze Zeit wieder gespielt. Es war kein gutes Spiel, Tatsache. Also man hat es heutzutage noch auf den ganzen Compilations mit drauf, als einfach Sega hat ja irgendwann mal angefangen, alles als ROM-Version aufzulegen und es auch in den ganzen Sonic Classic Collections mit beigepackt und auch als Automatenversion. Es war keine so berauschend gute Mega Drive-Umsetzung. Das originale Automatenspiel war auch nicht so gut. Ich habe es auf dem C64 gespielt, da war es noch beschissener. Aber trotzdem kennt jeder diesen Intro-Shot, wo sich der Mensch in diesen Wolf verwandelt. Mit dem digitalisierten Schrei. Es war auch auf der. Das Mars-System hatte ja schon diesen Stil angefangen, wo die Kassetten oder die Spiele alle in so Kreuzformen oder so ein Karo-Muster dann drauf hatten von weiß auf schwarz. Massim war schwarz auf weiß und Mega Drive war weiß auf schwarz. Ja, und das hatte die Verpackung hat es durchgezogen und da war aber trotzdem auf der Mega Drive-Verpackung nicht nur die Konsole, die cool aussah, von das Mega Drive hatte einen echt coolen Look gehabt damals in den so Ende der 80er, noch dieses Bild von dem großen Monster drauf. Das hat, glaube ich, schon dann Eindruck geschindet. Wenn man das Spiel selber dann gespielt hat, glaube ich aber, hat man sich eher nach ein bisschen was anderes gesehen. Das, der Rest des Lineups hier, Alex Kidd in The Enchanted Castle ist Alex Kidd 5, wenn ich mich nicht irre, und auch der letzte Alex Kidd, der rausgekommen ist, nicht besonders gutes Spiel leider. Ich kenne die nicht so gut, aber war echt schon der fünfte Teil? Das ist der fünfte, ja. Die also vorher, die vier waren alle für ein Master System? Ja, genau. Der erste war Alex Kidd in Miracle World. Das war so eben dieses eigenständige Jump'n'Run, was ganz gut gelungen war mit einem eigenen Stil. Das zweite war Alex Kidd in Hightech World. Vielleicht, falls du das irgendwann nochmal dann siehst, Fabian, der schlimmste Todesschrei, den du je in einem Spiel gesehen hast. Jedes Mal, wenn Alex Kidd getroffen wurde, jedes Mal. Und er hatte eine Energieleiste. Irgendwas hat er ganz laut geschrien. Ganz, ganz, ganz schlimm. Das dritte Spiel war ein Puzzle-Adventure. Alex Kidd in, ich weiß nicht mehr, wie das dann, Alex Kidd in Hightech World? Hightech World war das dritte und das zweite war Miracle Stars oder nee, Alex Kidd in The Lost Stars. Dazwischen gab es noch Japan-exklusiv Alex Kidd BMX Trial. Oh, ja. Wo du einfach mal mit dem dummen Ding dann da rumgeflötet bist. Und Alex Kidd in Shinobi World war großartig auf dem Master System, wo Shinobi mit Alex Kidd verbunden wurde. Und da das hatte so teilweise so einen Mega Man-Stil gehabt, also echt eine der großen Master System-Perlen. Der fünfte Teil ist mehr wie so eine Art großes Remake des ersten gewesen, hatte aber das, was auf dem Master System Spaß gemacht hat, nicht wirklich dann umsetzen können. Ne? Die Steuerung war nicht besonders gut und eines der Gimmicks von Alex Kidd immer, viele Gefechte wurden in Schnick, Schnack, Schnuck ausgefochten. Mhm. Ne? Junken, glaube ich, haben sie es damals dort genannt, du musst tatsächlich so Steinschere, Papier die ganze Zeit spielen. Das war auch so ein komisches Element, dass du auf einmal Steinschere, Papier die ganze Zeit zocken musst. Kein besonders gutes Spiel. Columns, eine recht magere Tetris-Kopie. Ach ja, war okay. Ich habe das gern gespielt. Mir hat es sogar fast noch ein bisschen mehr Spaß gemacht als Tetris, weil es wegen den Kombos. Ich finde es generell reizvoller bei so Stack-Knobelspielen, dass so ein Gebilde in sich zusammenfallen kann, wieder neue Lines bildet und dann geht's immer so weiter. Das fand ich viel reizvoller als bei Tetris, wo du halt immer nur das Maximale war halt eine Viererreihe konntest du erreichen. Okay, ja, ich habe mich nie so tief in das Spiel dann reingearbeitet. Ich war eher ein Fan, weil ich das auch erst später dann gespielt habe, von Dr. Robotnik's Mean Bean Machine. Ich glaube, Puyo Puyo. Da war es ja auch so, genau, das ist ja auch geil. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß dort gebracht. Ja. Und aber als Gameboy Tetris Kids habe ich mit Columns nie viel anfangen, oder mit Klacks, der Atari-Version. Klacks, ey. Boah. Das war, hat ja 90%, glaube ich, bekommen in der Videogames. Das war aber auch nicht schlecht, also hat schon Bock gemacht. Aber es war auch schwer. Es war ein bisschen was anderes. Hierzulande noch rausgekommen, Golden Axe als Final Fight Version oder nee, ich glaube zu der damaligen Zeit eher Konkurrent für Double Dragon, könnte man wahrscheinlich am ehesten sagen. Golden Axe war, habe ich als japanische Version gehabt, fand ich nie so gut wie so ein Streets of Rage tatsächlich. Es war ein nettes Spiel, aber hat mich nicht richtig dann so mitgerissen. Space Harrier so von der Rückansicht mit dem fliegenden Typen in 3D, guter grafischer 3D-Effekt, aber eher so ein lahmes Shoot'em-up. Und Super Thunder Blade ist auch in die Richtung gegangen, wo du dann in der Spielhalle kannte ich das noch von Griechenland aus her, da hattest du teilweise einen Effekt, wo du von der Top-Down-Sicht ins 3D dann gewechselt bist und so mit so einem Blue Thunder-mäßigen Hubschrauber, wer den Film auch noch irgendwie kennt von damals, mit einem so Flug-Airwolf-mäßigen Hubschrauber rumgeflogen, Sachen weggeballert hast. Ich glaube, die Mega Drive-Version ist nicht allzu berauschend auch gewesen. Erschreckend, doch recht mageres Line-Up als Start für das Mega Drive. Ja, und auch recht oberflächliche Spiele, möchte ich es jetzt mal nennen. Es sind halt so welche, die so ein bisschen Segas Herkunft als Spielhallenentwickler auch zeigen. Da ist jetzt nichts dabei, wo man sich, glaube ich, mal am Stück irgendwie 5 Stunden lang drin verlieren möchte. Nee, absolut. Und auch die richtigen Sachen, also Sega hat natürlich primär auf Spielhallensachen gelegt, vor allem, weil sie da auch nicht nur die Expertise hatten, sondern auch Leute ranholen konnten, von anderen Firmen dann deren Spiele dann umsetzen können. Sega hat zum Beispiel auch die Ghouls and Ghosts auf dem Mega Drive umgesetzt, was zum Beispiel auch bockschweres Spiel natürlich ist, aber auch eins, wo, auch wenn es nicht genau wie in der Spielhalle aussah, war einer der System-Seller am ehesten am Anfang. Na, das war so ein Spiel, was auch richtig dann mitgezogen haben. Leider direkt zum Anfang noch nicht viel davon gesehen und bis Sonic so 2 Jährchen oder sowas danach rausgekommen ist, hierzulande, hat das Mega Drive so spielmäßig noch ein bisschen so Antrittsschwierigkeiten gehabt. Wobei man fairerweise ja sagen muss, wir hatten ja noch sehr lange Zeit, bis das Super Nintendo mal in Deutschland oder in Europa auch kam. Und bis dahin gab es dann auch eine Menge bessere Spiele schon. Absolut, ja. Das Mega Drive hatte ein bisschen Zeit, um seine Bibliothek dann aufzubauen. Aber es war nicht ganz die Initialzündung, die es hätte sein können. Technisch war es einige Schritte über dem NES und dem Master System, aber die Launch-Spiele hätten bei mir zumindest, wenn ich es damals zum Launch gekauft hätte, nicht so ganz den Anreiz gegeben. Wahrscheinlich als Kiddie wäre ich dann einfach von Altered Beast geblendet gewesen. Mhm. Gesagt, wozu brauche ich denn scheiß NES? Brauche ich nicht mehr. Altered Beast, ja. Schweinekloppen und alles. Hier, um die noch mit reinzuwerfen, chronologisch wäre zwar jetzt das Super Nintendo dran gewesen, aber Sega hat ja natürlich versucht, das Mega Drive noch ein bisschen dann zu verlängern, seine Halbwertszeit, mit im April 93 das Mega-CD rausgebracht und dort auch ein Launch-Lineup auf CD rausgebracht. Ich meine, Rotovenger kennt, glaube ich, jeder als erstes. Ja. Ich habe auch damals das Sega-Magazin, glaube ich, gelesen, wo das dann auch ganz groß breit getreten wurde. No, das offizielle Sega-Magazin, wurde das damals verteilt oder musste man das noch kaufen? Ich weiß es gar nicht mehr. Puh, das weiß ich auch nicht mehr. Rotovenger als jetzt haben wir CDs, das war ein Full-Motion-Videospiel wie Dragon's Lair, kennst du dich ja gut aus. Oh, toll, mag ich gern. Dragon's Lair oder Rotovenger. Ich mag es gern, weil ich es irgendwie im iPad für 3 Euro kaufen kann. Das Dragon's Lair meinst du? Ja. Und weil ich weiß, was es für eine Art von Spiel ist. Ich glaube, damals wäre ich etwas überrascht gewesen, wenn ich für 120 Euro so einen spielbaren Film gekauft hätte. Ja, du hättest, das Mega-CD selber hat 600 Mark, glaube ich, gekostet zum Start und gibt dann nochmal 120, 130, 150 Mark für ein mageres Spiel raus, was du innerhalb von 25 Minuten durch hast. So ein Quicktime-Adventure, ne, mit Rotovenger war so ein Anime-Autorennspiel in weitesten Sinne des Wortes, ne, wo du zwischendurch. Geil, was sich die Leute damals gedacht haben. Also, als ob man so viel Kohle für so ein Laufwerk rausschmeißt, ohne zu wissen, für was für Spiele. Ja, ey, unbesehen hätte ich auf keinen Fall dann wirklich Geld für ausgegeben. Und zum Glück war das schon zu der Zeit, wo man sich über Zeitschriften informieren konnte, ne, dass du nicht auch dann einfach dich komplett von der Packung blenden lässt oder auch sofort deine Eltern dann anquälst, oh, gib mir das. Und dann mit so einem Scheiß dann gelandet, weil man will es ja dann auch nicht zugeben. Ja, ich habe sehr viel Spaß dran. Das ist das beste Spiel aller Zeiten. Dankeschön. Soulfeast war, glaube ich, ein Shoot'em Up ist das. Ist ein Shoot'em Up, ne? Ich weiß nicht mehr, ob so ein Top-Down oder 3D von hinten gewesen ist. Ich glaube, es war ein Top-Down-Ding mit Audiomusik. Afterburner 3, ganz beschissen. Ne? So, hatte nicht mehr viel zu tun mit den klassischen Afterburners, keine gute Musik, alles so in Brauntönen gehalten, hatte aber den Effekt wie Star Fox, dass man aus der Cockpit-Perspektive in Echtzeit in die dritte Person dann schalten konnte, ne? Dass man so. Aber hat damals schon einen Test bekommen mit 22%. Oh, da hat sich jemand tatsächlich nochmal tatsächlich was getraut. Zitat, the game's complete crap. Braucht man nicht viel mehr dazu sagen. Cobra Command sagt mir ehrlich gesagt nichts. Also ist wahrscheinlich auch sowas ähnliches wie Super Thunder Blade, hätte ich mir jetzt gedacht. Irgendwie so ein Full-Motion-Spiel jetzt auch mit anderen Hubschraubern. Ja. Kein tolles Line-Up fürs Mega-CD und es ist leider auch nicht viel besser geworden. Ich habe ein Mega-CD-Spiel dort stehen, das ist Snatcher, wofür ich dann auch viel Geld ausgegeben habe. Das ist auch das Einzige, was sich im Endeffekt groß gelohnt hat. Es gab ein schönes eine gute Monkey Island-Version, bevor dann die späteren PC-Remakes dann gekommen sind, mit CD-Musik und allem drum und dran. Und Sprachausgabe schon? Nee, oder? Nee, nicht mehr. Monkey Island 1 gibt es auch heutzutage nicht mit Sprachausgabe, aber es gab Audio-CD-Musik richtig eingespielt, dass du nicht hier den PC-MIDI-Soundchip oder sowas dann, MIDI-Soundkarte dann benutzen musst. Also es war für lange Zeit die bestaussehendste Version. Aber viel mehr ist fürs Mega-CD auch nicht gekommen. 32X, 14. November 1994, der größte Kack von Sega, der hier erschienen ist. Komisch, was sie sich dabei gedacht haben. Ich habe ein 32er gehabt tatsächlich und 5 Spiele dazu, hat mich damals, ich glaube, 99 Mark gekostet, als es dann verramscht wurde. Hat wahrscheinlich im Original, glaube ich, nochmal mehr, so 300, 400 Mark gekostet. Mhm. Dazu gedacht, als Zwischenschritt zwischen dem Saturn und dem Mega Drive, wie ist die Konsole trans, die zwischendurch rauskommen sollte? Der Neptun? Der Sega Neptun? Ja, stimmt, der Neptun, der hat beides in sich vereint, ja. Ja, es sollte dann so sein, oh, wir werden... Der sah auch hübsch aus, weil er so schön flach war, hat ein bisschen ans Neo Geo erinnert. Ja, stimmt, also das so Prototypendesign, was in den Zeitschriften gewesen ist, da hatte ich schon Bock drauf gehabt. Das sollte eben aufgebrezeltes Mega Drive sein, was so ein bisschen bessere Chips und so weiter dort hatte. Und es sollte als Bindeglied zwischen dem Mega Drive und dem Saturn dienen. Und über Sega könnte man eh noch einen ganzen Podcast machen, was da links die linke Hand gemacht hat und die rechte nicht realisiert hat mit Sega USA und Sega Japan, die unterschiedliche Hardwares designt haben, dass es zwei Dreamcasts gegeben hat und alles. Oh, kompletter Wahnsinn, der da abgelaufen ist. Letzten Endes ist das Design vom Neptun wurde runtergebrochen auf ein Add-on, ein weiteres Add-on, das 32X, was du oben in den Modulschacht gepackt hast und das wie so eine Geschwulst, wie eine Beule. Wie ein Tumor. Genau, aus dem Schacht rausgewachsen ist und da hast du dann deine Module reingetan, die im Endeffekt nichts aber mehr waren als grafisch leicht aufgewertete Mega Drive-Spiele. Es haben wenige wirklich die mehr Power genutzt, die dabei war. Ich hatte Virtual Racing, das war ganz geil, auf dem 32X, Virtual Racing Deluxe, leider ohne Batterie zum Speichern, was für ein Rennspiel, wo es auf Zeit dann geht, ziemlicher Todesstoß ist. Star Wars Arcade habe ich drauf gespielt. Wie war denn das? Das war ganz nett. Es hatte so diesen typischen Wireframe-Star Fox-Stil. Es war grafisch ein bisschen schneller als Star Fox gewesen, aber du hast hauptsächlich nur so Weltraum gelöst, wo du angefangen hast. Ne? Also es waren aber auch keine richtigen Polygone, ne? Ich glaube nicht, ne? Schon nicht. So wie Battlezone, so alles nur mit... Ja, es war so flat-shaded oder broad-shaded, genau, ja. Oder wie man es dann so nennt, dass du dann so zur Form dadurch hattest, dann Zeug zusammengebaut wurde, aber es war eben nicht das jetzt vom Allerfeinsten. Hier Star Wars Arcade und Doom hat man hierzulande natürlich nicht als Starttitel gehabt, aber ist, glaube ich, auch noch eine der besseren Doom-Versionen, die man auf Konsole dann spielen konnte. Ich weiß nicht, hast du das mal gehabt? Ich weiß nicht, hat es nicht so eine sauschlechte Musik gehabt? Also Super Nintendo war es sehr schlecht und bei 32X weiß ich das da auch. Da waren einige Sachen auch durchaus kaputt dran. Also genau, der Sound soll sehr schlecht gewesen sein. Ja, dann war das die Version. Die Levels, es gab relativ wenige Levels, man konnte nicht speichern und es gab nur die Front-Sprites der Monster. Das heißt, es gab keine, bei anderen Versionen war das so, dass du manchmal auch die Gegner, wenn die sich gegenseitig irgendwie beschossen haben, ja, dann waren die einander zugewandt und genau, jetzt hatten sie auf einmal dann keine Rückseite mehr, deswegen gab es das nicht. Die hatten nur die auf Speicherplatz Kunden nicht mehr draufgepasst. Oh, oder Mann, das Spiel lief nicht im Vollbild auf dem 32X, obwohl es ja eigentlich hieß, ey, guck mal, wir haben hier eine dicke Technik, die ihr euch für Mega Drive dazu kaufen könnt, dann habt ihr hier Doom und es läuft trotzdem nicht im Vollbild. Also wahrscheinlich war es besser als die Super Nintendo Version, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es noch schlechter war als die, aber gut war die wohl auch nicht im Vergleich dazu, wenn man einen PC oder sowas hatte. Wenn man denkt, dass das so eins der Spiele sein sollte, womit dann Leute angelockt werden soll, so eine eigentlich total unattraktive Hardware, ne? Wo du dann denkst, dass so ein tatsächlich, es gibt ja auch im Internet dann die Mega Drive Add-on-Türme, die welche gebaut haben, weil es gibt ja auch Spiele, wo du das 32X und das Mega-CD brauchst, so Corpse Killer 32X. Ey, und alle drei Sachen brauchen ein extra Netzteil. Ja, und hast du dann auch noch Spiele sowas wie Sonic und Knuckles, wo du noch andere Module mit draufpacken kannst und noch ein Action-Replay. Es sieht aus wie so ein Terminator, den du zusammengebaut hast. Das 32X ist auch sehr, sehr anfällig für so Stöße und alles. Es gab noch so Metallschienen, die du in den Schacht mit einbauen, fest einrasten musstest bei Mega Drive, damit das Ding nicht kaputt geht. Du musstest den Video-Out vom Mega Drive durch das 32X führen, weil es dann die Sprite. Ja, es hat tatsächlich. Das Mega Drive hat irgendwie die Hintergründe gerendert und das 32X die Sprites. Und wenn du nur das Mega Drive am Fernseher angeschlossen hast, hast du keine Sprites gehabt. Genau. Na, und wenn du dann was vergessen hast, Marder, du musst es dann tatsächlich dann überall durchführen und machen. Einmal draufgestoßen, Spiel abgestürzt sofort. Ne? Und mit Ausnahme von Virtua Racing Deluxe gibt es keine richtig guten Spiele. Virtua Fighter hab's eins gegeben, ich hab's nie bekommen. Dann, weil es recht selten hier gewesen ist. Knuckles Chaotix, super beschissen. Mhm. Eine sehr schlechte Sonic-Variante mit so zwei Leuten, die an einem Gummiband dann angeknüpft sind und Sonic ist gar nicht erst aufgetaucht im Spiel, sondern Knuckles und seine beknackten Freunde. Und insgesamt 30 Spiele gegeben, scheiß Lineup, scheiß Hardware, wirklich einer der Tiefpunkte von Sega. Thank you. über 11. April 92, Launch-Line-Up des Super Nintendo, haben wir, Fabian, ja im Super Nintendo Cast noch ein bisschen geredet. Trant haben wir ja leider nicht mehr zeitig dazu bekommen, damit er sich ein bisschen dann dazu auslässt, aber du hast es vorhin kurz angedeutet, man kann fast tatsächlich zustimmen, dass eines der attraktivsten Launch-Line-Ups, trotz kleiner Ausfälle hier und da, die es aber tatsächlich je gegeben hat. Das war eine tolle Zeit damals. Das war auch so eins, wo du tatsächlich dann mit Zeitschriften, mit den Nintendo Club Magazinen dich wirklich dann auch hast hypen können dorthin. Und das war für mich dann, das hat für mich Launch dann definiert, weil ab dahin habe ich mich auch dann immer hingesehen, okay, wann kommt wie wo welche Konsole raus, wann gibt es wie wo welche Spiele, denn das ist für mich der aktive Start des Launch, sich drauf hinfreuen und wie man so eine Konsole wahrnimmt. Und ich habe es jetzt hier in Fragezeichen reingeschrieben, weil ich dann Berichte gesehen habe, ob es, manche haben es mit beigefügt, manche nicht. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, Super Probotector war das erste Super Nintendo-Spiel, was ich hier mit der neuen Konsole gespielt habe. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es im Launch-Line-Up mit dabei gewesen ist. Ich glaube es nicht. Das kam ein bisschen später. Bist du dir absolut sicher? Ziemlich. Also ich, es war ja auch nie bei diesen ersten Bildern im Club-Magazin oder jetzt hinten auf der Schachtel vom Super Nintendo, glaube ich, war das nicht dabei. Mhm. Oder, also was waren denn Launch-Titel? Das war halt dieses Nintendo Soccer, dann Tennis. Super R-Type, SimCity, Mario World, was gab's noch? Pilot Wings. Und F-Zero. Pilot Wings und F-Zero, genau. So, ich glaube, das waren die Starttitel. Super gut. Und Mario Kart kam relativ wenig später schon. Echt? Genau. So kurzfristig danach? Ja, und Super Probotector, glaube ich, wahrscheinlich auch 2-3 also, Monate später oder sowas. Wenn es kurz darauf gekommen ist, Ede hat schon ein bisschen ausgeführt, dass Super Nintendo war in Amerika schon ein bisschen länger draußen und gerade zu der Zeit, wo wir es als Launch bekommen haben, ist dort Zelda 3 rausgekommen in den USA. Das heißt also, die guten Titel haben nicht lange in Europa dann später auf sich warten lassen, aber alleine eine Konsole, die mit Mario World, F-Zero, Pilot Wings und SimCity startet, das sind alles vier Brecher, also ja, zumindest für mich speziell auch Pilot Wings. Ich weiß, einige Leute mögen das dann aber nicht, aber das sind für mich dann so, trotz der traditionellen Sachen wie ein Shooter mit Gradius, das ist ja fast schon der schwächste Titel gewesen, deswegen dem Geruckel, und einem Super Soccer und einem Tennis, was so Sportsachen gewesen sind, was wir dann gemacht haben. Die waren okay, aber Super Mario World, eins der besten Spiele aller Zeiten, beigepackt, ich glaube, mit der Konsole und einem Extra-Controller, 329 Mark oder irgendwie sowas. Ich glaube sogar noch ein bisschen mehr, ne? Die Kollegen vom 4Players, glaube ich, hatten mal so Launch-Werbung zusammengesammelt, was die Preise hier angeht. Also ich erinnere mich noch, dass ein Kumpel von mir das damals für 350 gekauft hatte. Recht nah zum Start. Ja, ich lese mal hier kurz von den 4Players-Kollegen vor. Super Nintendo zum Launch 329 D-Mark. Mhm. Auch mit dem Deutschlandstart seiner 16-Bit-Konsole ließ sich Nintendo Zeit. Das Gerät kam in Japan bereits 1990. Hierzulande erst am 11. April 92 auf dem Markt. Im Gegenzug gab es aber bereits einige grafisch starke Actionspiele wie Super Probotector, heißt im Original Super Contra, zu kaufen. Mhm. Zum familienfreundlichen Startpreis von 329 D-Mark lag dem Gerät Super Mario World bei. Also, das gab's doch nicht schon zum Start, ey. Ich weiß noch ganz genau, dass ich damals irgendwie mit dem Bus zum Kaufhaus gefahren bin, weil es war auf jeden Fall Winter. Das war, Weihnachten hatte ich dann Street Fighter bekommen, 92. Mhm. Und so 2-3 Monate vorher bin ich dann halt in ein Kaufhaus gefahren, in Globus bei uns noch, und hab dann mir Super Protector gekauft. Und da war das relativ neu. Also ich glaube nicht, dass es zum Start kam. Ich glaube, das kam irgendwann so im Winter, so im Oktober oder November. Ja, also die Überzeugung bei mir im Kopf ist drin. Ich glaube, das kriege ich dann auch tatsächlich nicht raus. Also bei uns hatten sie den Karstadt hier an der Menkebergstraße dann dort komplett ausgekleidet mit Super Nintendo-Zeugs. Ne? Auch die Spielstation, wo du dann da ran konntest. Es war alles voll mit Super Nintendo-Sachen. Ich würde so gerne heute mal in so ein Kaufhaus gehen, da müsste so ein Regal mit Super Nintendo-Krams neu stehen. Ich würde es so geil finden. Ja, ohne Scheiß. Ich würde einen einfach kaufen. Ne? Ja, und dann ohne Scheiß. Original halten und alles. Oh, super. Wie krass ich mich darüber gefreut habe. Echt, ey. Ich habe niemals gedacht, dass ich so ein Ding haben werde. Und dann hat sich mein Papa doch erbarmt, mir das Ding zu kaufen. Ich fand es völlig unglaublich. Es war für mich eigentlich nichts, was ich jemals haben werde. Weil ich jetzt gerade gesagt hatte, dass Mario Kart auch relativ später kam, das stimmt nicht, weil ich habe immer nachgeguckt, es kam ja im April 92 das Super Nintendo und Mario Kart kam bei uns im Januar 93 dann raus. Boah. Aber ich habe das auch erst zu Weihnachten 92 bekommen und ich weiß, dass ich dann im Januar irgendwie bei uns in der Stadt war und ich mir Super Soccer kaufen wollte. Und dann gab es da dieses Mario Kart und ich wusste nicht genau, was es ist, aber da war Mario drauf und es kostete nur 99 Mark, was relativ günstig war. Und dann habe ich gedacht, ja, kaufst du mir das? Und es war einer der besten Käufe, die ich dann jemals gemacht habe. Ich habe das nie gerafft, warum das 91% abgeräumt haben in der Videogames. Ey, ich habe einen Kumpel halt gehabt damals, wir haben das so oft gespielt im Zwei-Spieler-Modus. So rein jetzt mal oberflächlich gesehen, was die Technik anging, habe ich mir immer gedacht, ey, zum Start gab es auch schon F-Zero. Das war 500 mal geiler als das langsame, zweigeteilte Mario Kart. Auch dass die Karte einen halben Bildschirm eingenommen hat, habe ich mir gedacht, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ja, aber es war spielerisch schon mal eine ganz andere. Ja, sowas hast du ja dann durch den Zeitschriftenartikel nicht wirklich mitbekommen. Du hast nur die Bilder gesehen. Und dann habe ich halt von den Zeitschriften hast du es tatsächlich nie realisieren können. Ne? Also Contra kam auch noch 92 raus. Hm? Im November 92 kam Probotector raus. Ah, siehst du, ja genau, es kommt hin. Das war ziemlich frisch draußen und dann hab ich mir gekauft, ja. Gut, ja, aber man sieht auch im Nachhinein, also das NES hatte zum Beginn gleich diese Brecher dort gehabt und im kurzen Nachhinein ein halbes Jahr später dann Zelda 3 müsste dann ungefähr so ein halbes Jahr später gekommen sein in Europa. Super Probotector, Super Mario Kart. Gleich von Anfang an nicht nur Brecher direkt zum Launch, sondern auch die Periode danach gut gefüllt. Street Fighter 2 müsste auch irgendwann zu dem Zeitraum gekommen sein. Das kam auch dann Dezember. Wir haben uns im Super Nintendo Cast eben da groß drüber ausgelassen. Ich kann nicht immer wieder weiter betonen, wie großartig der Launch und die Konsole und die Periode danach gewesen ist. Wirklich eine der am besten bestückten Konsolen und auch am besten gemachten Launches, die gewesen sind. Ich musste, falls du das nicht gehört hast dran, ich musste tatsächlich dann putzen gehen, um mir mein Super Nintendo zu kaufen. Bei seinem Onkel, glaube ich. Bei meinem Onkel habe ich mit sauber gemacht, bei Iduna Nova haben wir dann Büros dann sauber gemacht. Und ich habe 20 Mark für einen Abend bekommen, das heißt, ich musste ein halbes Lustig, Jahr arbeiten. Ich auch. Ich habe auch, muss für meinen Vater auf dem Bau arbeiten und habe dann auch 20 Mark pro Tag bekommen. Das habe ich dann hab ich 3 Tage gemacht, habe ich mir damals für einen Gameboy R-Type gekauft. Oh. Ja. Ey, wie ich mit vollen Händen habe ich das Geld aus dem Fenster geschmissen. Hier, Welt, nimm mein Geld. Ja, aber das Gefühl, dass man auch so viel Geld einfach mal so dann ausgeben kann, das war auch was Geiles, oder? Ja. Ich hab lange Jahre tatsächlich auch nur, also als Kind habe ich 2 D-Mark Taschengeld pro Woche bekommen. Ich ne? auch, ja, und, lustig. Und, genau, und da muss man natürlich anders ökonomisch damit umgehen, ne? Dass man, du kannst dir maximal die Zeitschrift kaufen, wenn du eine Woche lang sparst oder 2, wo du über die Spiele lesen kannst, aber nicht die Spiele selber. Für mich war es dann utopisch zu lesen, was, Maniac Mansion 44 Mark? Seid ihr des Wahnsinns? Und wenn man dann tatsächlich da mal entweder über Arbeit oder auch mal über Geschenke dann Spiele oder Konsolen mal bekommen hat, fühlt man sich wie der König der Welt. Ja. Großartiger Launch im Jahr 92 gewesen. Man hat gesehen, die 16-Bit-Ära hat dann auch ein bisschen länger Bestand gehabt. Es gab zwischendurch dann Versuche mit dem CDI und 3DO und alles. Ich will da jetzt nicht ganz groß drauf hinausgehen. Die nächste große Ära kam dann erst Mitte der 90er, wo es dann den Schritt in Richtung 32-Bit geben sollte. Und wie schon bei Mega Drive hat Sega den ersten Schritt gemacht. Im 8. Juli 1995 kam hierzulande der Saturn, dann offiziell raus mit dem Line-Up Virtua Fighter, Panzerdragoon, Clockwork Knight und Daytona USA. Was ich tatsächlich sagen muss, ist eigentlich ein recht stattliches Line-Up. Ja, stimmt schon. Ja. Ich hatte den Saturn tatsächlich schon ein paar Monate vorher als Japan-Version hier in einem Spieleladen in Hamburg gesehen, dann Virtua Fighter damals und klar, es war blockig nach heutzutage Ansicht, aber es war trotzdem was, 3D-Grafik zu Hause? Ja. Aber ich fand, da hat sich damals schon abgezeichnet, warum sollte man sich einen Saturn kaufen, wenn man auch eine Playstation haben kann. Ja, also das, wenn man, wir haben ja denke ich mal, die meisten von uns aktiv in den Zeitschriften dann gelesen und es war... War der Saturn nicht auch teurer? Der Saturn war teurer, ja. Der Saturn hat 700 plus D-Mark oder sowas super gekostet. Super gut, ey. Die Spiele 500, die Spiele 150 oder sowas plus. Ich hatte, ich glaube, das... Tomb Raider hat er immerhin einen Monat exklusiv gehabt. Ne? Einen Monat exklusiv, klar. Damals hast du aber auch noch nicht tatsächlich gewusst, ob Tomb Raider was taugt oder nicht. Da war aber auch der Zug schon abgefahren, glaube ich. Da hatten sich die meisten Leute schon für PlayStation entschieden. Ja. Ey, aber echt, wie schief das gelaufen ist, oder? Also ich fand, schon damals habe ich irgendwie auf den Bildern gesehen, dass der Saturn halt nicht so leistungsfähig ist, weil bestes Beispiel für mich war immer dieser Transparenteffekt. Der konnte das ja nicht. Die PlayStation konnte schon transparente Polygone darstellen für Autoscheiben. Das letzte Saturn-Spiel übrigens, was hier rausgekommen ist in Europa. Deep 4 habe ich mir zuletzt gerade geholt. Ist nicht so besonders gut, Tatsache. Ja, die Transparenzeffekte konnte er nicht besonders gut und Sega hatte da ein bisschen misskalkuliert eben. Der Saturn selbst war auf eigentlich gebaut als die ultimative 2D-Maschine. Ja, die war schon länger im Auftrag und dort wurden eben so Chips gebaut, wenn du auf 2D-Grafik gegangen bist, dass da riesige Sprite-Ebenen bewegt werden können und so weiter. Und dann haben sie aber mit der Zeit gemerkt, oh, ich glaube, 3D wird doch das Grundding werden. Wussten sie nicht. Oh. Mit der Pistole Sachen draufgeschossen. Wo du denkst, hey, Transparenzen und sowas, das sollte ja eigentlich logisch klar sein, dass es machen kann. Der Saturn konnte keine Transparenzen. Nee. Der Saturn hatte zwei Hauptprozessoren, die heutzutage in Sachen von Dual oder Quad-Core natürlich ein bisschen erscheint. Warum ist es merkwürdig? Damals konnten die Leute, die wussten nicht umzugehen, wie sie mit zwei Prozessoren gleichzeitig machen sollen und gleichzeitig programmieren. Das können wir ja alles gar nicht. Und hatte einfach viele Leute abgeschreckt automatisch. Sega war umso mehr erpicht selber, Spiele für die Konsole herzustellen und hat auch das meiste gute Line-Up gemacht. Ich habe, wenn man hier ins Regal schaut, auch eigentlich fast nur Sega-Spiele dann stehen für den Saturn und auch nur Rollenspiele, was es angeht. Zu dem Line-Up dort, was der Saturn gut konnte, Rennspiele habe ich gern drauf gespielt. Daytona USA, das erste war okay, aber es gab die Championship Edition später, die ein bisschen grafisch aufgewertet hat. Sega Rally war geil. Sega Rally war sehr gut, stimmt. Sega Rally habe ich sehr, sehr gerne drauf gespielt. Virtua Fighter eher weniger tatsächlich, weil die erste Version war sehr, sehr blockig eben. Die zweite, Virtua Fighter 2, haben sie gut gemacht. Die sah auch fast aus wie auf der Spielhalle gefühlt. Also da hat Sega schon ordentlich dazugelernt, was es angeht. Und spätere Fighter wie Last Bronx, Fighting Vipers, Fighters Megamix zum Beispiel gerne drauf gespielt, aber hat nie wirklich dann den das, was du später mit der PlayStation hast, wo wir gleich dann hinkommen, dann gemacht. Und das Launch-Line-Up Virtua Fighter ist gut, ja, hat eben sehr, sehr viel für später die 3D-Fighter gemacht. Panzer Dragoon, ein schöner 3D-Shooter gewesen. Ich finde das Rollenspiel später, was gekommen ist, auch besser und der Höhepunkt auf der Xbox 1 mit Panzer Dragoon Orta, was so die Grafik und die Spielbarkeit angeht. Clockwork Knight habe ich hier tatsächlich auch noch irgendwo rumliegen, ist eine sehr merkwürdige Wahl als Start-Jump'n'Run, wo du mit so einem Aufzieh-Nussknacker, also fast schon gefühlt, durch irgendwelche Uhrwerke dann durchgelaufen bist. Sehr merkwürdig. Klingt wie eine nette Idee, aber war damals, finde ich, voll unattraktiv. So. Nee, es war sehr merkwürdig. Also was willst du jetzt Mario entgegenwerfen? Vor allem, der Saturn hatte nie ein offizielles Sonic Jump'n'Run. Ne, es wurde mal eins gebaut und es gibt auch einen Prototypen, wo Sonic in so einer Halb-3D-Welt rumläuft. Es wurde auch für eine Sonic Collection, es gibt das Sonic-Rennspiel da drauf, aber es gab nie ein richtiges Sonic-Spiel dafür und als Ersatz nur sowas wie Clockwork Knight zum Beginn und Bug und wie die alle komischen Jump'n'Runs dann dort heißen, Astal, wer das noch kennt, als so 2D-Japan-exklusives Ding. Shinobi X habe ich noch hier irgendwo rumliegen. Ja, du musst mir mal kurz sagen, weil für mich war das so, als das Saturn neu war und dann gab es aber glaube ich auch schon die PlayStation, da war ich da im Supermarkt oder im Pro-Markt oder sowas, in so einem Elektronik-Ding und da lief da Saturn und da drauf lief so eine Art 3D-Fantasy-Rollenspiel, was so eher westlich aussah und das war unfassbar hässlich. Hab ich im Regal dran, ganz mal dort, Saturn ist, streck mal die Hand aus, super Highlight. Ja, das kann sein. Das ist dieses Saturn-Spiel ganz, ganz rechts. Das ist eines der schlechtesten Spiele, die je gemacht wurden. Da war es so, man war ja wirklich leicht zu hypen damals von 3D-Spielen. Oh, das kann aber ist da ja stand ernst. Ich im Markt und habe gedacht, alter Schwede, ist das hässlich. Ich habe es aus morbider Kuriosität tatsächlich. Was ist denn das? Ich glaube, ich habe es tatsächlich auch im Saturn-RPG-Cast mal ein bisschen vorgelesen. Das ist großartiges Zeug. Das dritte Bild gefällt mir besonders gut. Guck mal, wie hier da steht. Ja, das ist sehr gut. Jetzt wollte ich gerade in die Höhle gehen, aber leider habe ich mir in die Hose geschissen. Ja. Virtual Highlight heißt das. Wenn du dir ein Video da, oder Virtual Highlight war es eben, es gab auch auf dem NES so Top-Down-Versionen davon. Super, das ist Highlight, eine klassische japanische so Action-RPG-Serie. Es war eben sehr, sehr, sehr, sehr schlecht. Ich lese mal kurz den Klappentext vor. Vielleicht ist er ja gut. Ja. Ich weiß auch nicht, wer da in dem Tödliche Bäume, Drachen des Verderbens und geifernde Zombies bevölkern dieses magiegeladene, actionhaltige Abenteuer. Erforschen sie die hyperrealistische 3D-Fantasy-Welt zu gespenstisch schönen Klängen. Springen Sie durch verschiedene Dimensionen, sammeln Sie mächtige Waffen und geheimnisvolle Gegenstände. Doch vergessen Sie vor Staunen nicht, sich Ihrer bizarren, wundersamen Gegner zu erwehren. Ja, genau. Der unglaubliche Landschaftsgenerator zaubert bei jedem Neubeginn ein anderes Abenteuer für wahre Helden. Das war aber ein gutes Feature damals schon, wenn es um zufallsgenerierte Welten hat. Es war eher zufallsgeneriert scheiße. Aber wer hat das verantwortet, sowas dann da in die Konsole zu legen und daneben lief dann die neue PlayStation, die es gerade gab, da lief wahrscheinlich Ridge Racer oder sowas. Die PlayStation selber ist 2 Monate später in Europa rausgekommen und hat für mich neben dem, was einfach die breite Masse angeht, vielleicht nicht was die Qualität der einzelnen Titel in der Spitze angeht, weil das N64 auch sehr, sehr gut dann daran war, aber so für mich Konkurrenz vom Super Nintendo dann her aus für das Launch-Line-Up selber, speziell wenn du das neben den Saturn gepackt hast. Bei mir im Kaufhaus auch lief auf dem einen Fernseher lief der Saturn mit Virtual Fighter und auf dem daneben lief PlayStation mit Battle Arena Toshinden. Mhm. Ja, und spielerisch hat Virtual Fighter natürlich mittlerweile wesentlich bessere Voraussetzungen als Toshinden, eine mittlerweile verstorbene Serie dann gehabt, aber grafisch hattest du die kantigen Ecken vom Virtual Fighter und Oder die eckigen Kanten. Ja, bei Virtual Fighter gehabt und bei Toshinden hattest du auf einmal smooth, runde Figuren mit Effekten und so geile Rockmusik und Und Kameraschwenks. Ich glaube, du konntest doch aus der Arena rausfliegen und so, ne? Ja. Ich erinnere mich dann noch an diese, Eiji hieß der eine Typ, E-I-J-I, und der hat auf so einer Steinplattform gekämpft, die umgeben war von Wasserfällen. Das fand ich immer so beeindruckend, ey. Und die Kamera ist da rumgewirbelt und hat alles super actionreich eingefangen. Ich fand das Hammer. Also es hat mich richtig weggeblasen, das Toshinden damals. Ja, das war schon richtig gut. Und ich meine, Sony hat das sehr richtig dann angestellt. Hierzulande hat die PlayStation, glaube ich, 599 Mark gekostet. Hm. In den USA $299, was ein Kampfpreis gewesen ist, verglichen. Ja. Bessere Hardware als der Saturn und das Spiele-Line-Up mit dem Toshinden als Prügelspiel. Ridge Racer, so geil, das erste Ridge Racer. Und auch voll komplett. Aber auch lustig, dass das halt nur eine Strecke hatte und keinen hat es gestört. Ne? Ja, irgendwie, also du hast lange genug spielen können. Und dann auch noch Wipeout dazu, da habe ich echt gedacht, was geht denn jetzt ab? Es ist unglaublich, dass du zwei geile, du hattest eigentlich fast schon 2,5 geile Rennspiele noch zusätzlich mit, hier gab es Destruction Derby, ich weiß nicht, ob es hier nochmal mit dazu steht. Destruction Derby auch mit den Effekten, den Autos wie verschrottet werden können, die Polygone, die alles wegfliegen, dass du... Hightech, ey. Gott, hammergeil. Großartiges Zeug gehabt, das grafisch. Zu Shinden Jumping Flash als quasi Vorläufer der 3D-Jump'n'Runs ein bisschen. Das mögen ja viele Leute nicht, das hat mich aber damals auch richtig geflasht. Ja, ja, du hattest schon so einen tiefen Effekt, wenn man hochgesprungen ist. Genau, man so hochspringen und dann auf die Welt runtergucken, da musste man sich echt anstrengen. Aber auf dem Spiel konnte man das auch nicht wirklich, doch, oder? Doch, damals konnte ich das schon, ich habe das auch ernsthaft gespielt. Das Spiel kam ja einige Zeit vor Mario 64 raus und du hattest, glaube ich, es war ja noch keine Formel festgelegt, wie 3D-Jump'n'Runs zu funktionieren haben, und das war so eine eigene Interpretation, und du warst heutzutage auch, du warst nicht vorbelastet dadurch, dass du schon 1000 andere Jump'n'Runs gespielt hast. Wenn du heute nochmal Jumping Flash einlegst, und Jumping Flash 2 gab es später ja auch noch, musst du dich natürlich stark umorientieren. Es ist so, als ob ich dann heutzutage versuche, so einen N64 Ego-Shooter zu spielen, und ich kann einfach nicht, weil ich die Twin-Stick-Steuerung erwarte. Es war auch so hart, ich habe wegen Eddies Linkshänder-Beitrag, habe ich nochmal Turok mit angeschleppt, Turok 2 sogar. Ich weiß gar nicht, wie du vorne laufen kannst und alles. Ey, unfassbar. Ey, das ist das Allerlustigste gewesen. Ich habe den Controller neben dem Bildschirm gehalten und wir haben mal geguckt, wie groß der Input-Lag ist. Das wird nicht gestreamt. Weißt du? Ja. Die Konsole steht am Fernseher und der Controller hängt per Kabel an der Konsole. Da hätte kein Lag sein dürfen, aber es war richtig krass. Es war ungefähr, du konntest den Stick schnippen und ungefähr in einer halben Sekunde erst hat sich was auf dem Bildschirm getan. Oh Mann. Ach Gott, und du hast es damals einfach geschluckt, was es angeht. 3D-Lemmings würde ich mal geflissentlich ignorieren bei dem ganzen starken Line-Up, was dabei gewesen ist. Nova Storm war, glaube ich, ein Full-Motion-Video-Shooter, ne, wenn ich mich nicht irre. Killer the Blood, einer der ersten so Ego-Shooter-mäßigen Sachen. Mit Robotern, glaube ich, und mit komischen deutschen Synchronsprechern, was aber sehr B-Movie-haft war. Aber ich glaube... Nee, meinst du jetzt nicht Crazy Ivan? Nein, Crazy Ivan war... Ach ja, ja, stimmt. Ja, ich meine Crazy Ivan. Auch mit laienhaften Schauspielern. Stimmt. Und ja, Black the Blood. Also Killer the Blood, ich weiß es gar nicht mehr so direkt. Ich kenne eher die anderen Sachen wie Crazy Ivan. Das war der Mecha-Shooter mit den durchgeknallten, real gedrehten Sequenzen. Disruptor, eins meiner Lieblingsspiele damals auf der PlayStation 1. Von wem nochmal entwickelt? Ich vergesse es immer wieder. Oh, Insomniac oder... In Naughty Dog, ich weiß nicht. Nee, ich müsste Insomniac, glaube ich, gewesen sein. Ich müsste es nochmal nachchecken. Es gab ja diese ganz berühmte Werbung mit dem Teddybär mit dem Einschussloch, die dann hierzulande dann nicht mehr dann ausgestrahlt wurde, nachdem sich einige, also auf die Zeitschrift gebracht wurden. Was war Disruptor für ein Spiel? Nego-Shooter war es gewesen. Ne? Und auch einer natürlich in der Zeit vor einem Medal of Honor auf der PlayStation 1 und vor Twin Stick und allem drum und dran. Aber ein sehr, sehr schöner Konsolenshooter damals, den ich auch gerne gespielt habe. Auch in Es gab die Alien-Shooter ja auch noch und es wurde sehr, sehr viel gemacht in der Richtung, was die PlayStation angeht. Killer the Blood war, glaube ich, nicht ganz so gut wie die Sachen, die später gekommen sind, aber für ein Launch-Line-Up sehr variabel und diversifiziert, glaube ich, könnte man es. Ja, man konnte kaum eigentlich einen Fehlkauf machen, außer vielleicht jetzt Killer und vielleicht war Nova Storm jetzt auch nicht so der Burner, aber da war auch schon viel dabei und echt auch viele richtig krasse Sachen. Ja, mein Kumpel hatte es damals zusammen mit Wipeout, glaube ich, gekauft und Ridge Racer haben uns in den Kaufhäusern angeguckt. Es war ja auch die Demo-CD mit beigelegt, wo du andere Sachen ausprobieren kannst, eine Runde Destruction Derby mal spielen kannst für 2 Minuten, inklusive dem Manta und dem T-Rex, die Tech-Demos. Und auch gesagt, wow! Ja, ohne Scheiße, hier habe ich auch gedacht, das ist ja echt... Bei Ridge Racer fällt mir gerade auch ein, fand ich es cool, dass man, man konnte ja während dem Spielen die Lader öffnen, weil das ganze Spiel im RAM abgelegt werden konnte. Und dann konntest du Audio-CDs reintun. Und so konntest du damals schon deine eigene Musik zum Spiel hören. Ja, eigentlich auch mal echt eine geile Ansage. Guck mal hier, was wir für ein fettes Spiel haben. Und wir laden es mal komplett in den Speicher, dann kannst du die Disc rausnehmen. Ja, und noch das Ladespiel am Anfang, noch ein bisschen Gallagher spielen, auch komplett neu. Damals, ich glaube, das hat sich Namco patentieren lassen, die Ladegames, die du am Anfang dann haben kannst. Stimmt, welche Musik habt ihr denn reingetan? Ich habe, glaube ich, tatsächlich so, ich hatte so die Singles von Scatman John oder sowas. Ich hatte Biohazard reingepackt. Oh. Aber wie hieß die vor Urban Discipline? State of the World Address. Genau, die habe ich reingepackt. Ich hatte noch NSYNC. Das ist natürlich eine andere. Rennspiele mit eigener Musik habe ich auch immer sehr gerne gespielt. Habe ich auch bei Burnout 3 später gemacht, mit dem eigenen Soundtrack auf der Xbox 1. Eins meiner absoluten Lieblingsrennspiele, Burnout 3. Ich spiele eigentlich jedes Rennspiel mit eigenem Soundtrack. Na, kannst du einfach, es ist wie Autofahren selber, ne? Du packst ja auch deine eigene Musik dann dort rein. Entschuldigung. Nee, bitte. Beim Thema PlayStation und wo es um Launch-Spiele geht, noch kurz sagen, das habe ich auch schon mal anders erzählt, aber ich musste ja wirklich sehr viel Kohle zusammenkratzen, weil ich ja noch sehr jung war und mein Super Nintendo verkaufen mit allen Spielen, dann konnte ich mir die Konsole gerade so kaufen, aber keine Memory Card und kein Spiel. Und ich musste mal zu meinem Cousin gehen, der ist 9 Jahre älter als ich und war damals natürlich auch schon eher in der Lage, sich dann da einzudecken mit einer PlayStation und spielen. Und der wohnte bei uns eigentlich mehr oder weniger um die Ecke, also wirklich nur die Straße runter dann rum. Und es war ja so in der Winterzeit und dann habe ich mir von ihm ein Spiel ausgeliehen, ich glaube es war Wipeout, und hab's mitgenommen und bin dann wieder irgendwann an einem Abend, wollte ich es ihm zurückbringen und lauf so um die Ecke und es war dann halt so Winter und es hat geschneit und es war ein bisschen gefroren und ich rutsche dann da in der Ecke so ein bisschen aus und es ist jetzt nicht gelogen, da ist mir wirklich dieses Spiel runtergefallen, eine dieser Discs ist in den Gulli gefallen. Und Scheiße. Und ich so, oh. Mann. Da war das Spiel leider weg und es war nicht schön, die Hülle war auch kaputt und die Disc war weg. Und man fühlt sich wie der schlimmste Mensch auf der Welt. Ich weiß nicht mehr, wie wir das dann gelöst haben, diese Geschichte. Ich weiß, dass ich mir dann erstmal selber Spiele kaufen. Die Erinnerung musste. Rausgeprügelt wohl seitdem. Ja. Ach nee, so ist der nicht, aber es war, der Abend war schlimm. Mein Bruder hat meinen Sega Saturn inklusive allen Spielen im Taxi liegen gelassen. Ach du Scheiße, ey. Ja, ich habe ihn dem zum Griechenlandurlaub mitgegeben, damit er den spielen kann und wirklich so in eine CD-Tasche die Spiele gepackt, damit er die jetzt dann auch gut behandelt, damit er die nicht aus den Packungen dann machen muss. Und im Taxi, was ihn vom Flughafen hierher nach Hause gefahren hat, vor der Haustür hat er es drin liegen lassen. Wir haben es nie wieder gefunden. Ich glaube, nie wiederbekommen? Nie wiederbekommen, nee. Alter. Er hatte die Rechnung vom Taxi nicht mitgenommen, Fundbüro ist es nie aufgetaucht, wir Taxiunternehmen angerufen, weg gewesen. Ich habe mir später dann... Ich hätte fast mal die Xbox 1 im Zug vergessen, aber nur fast. Also die Türen wollten schon zugehen, da bin ich immer reingespurtet. Oh Mann, aber wirklich, sowas ist ganz, ganz schlimm, wenn das dann passiert, so Verlust. Auch wenn es im Endeffekt nur ein Saturn war, aber die ganzen schönen Sachen, die ich drauf war, auch alles weg von Fighters Megamix, Resident Evil, International Victory Goal, Sega Rally, alles verloren gewesen. Muss ich mir alles. Und wie beschissen, dass du da noch die Verpackungen alle noch leer zu Hause hattest. Die haben mich so die haben so gelacht. Ha! So geht es mir auch mit diversen Spielen. Ich habe irgendwann auch mal das Mario Kart für ein GBA verloren auf dem Flughafen. Und die jedes Mal, wenn du die Schachtel dann wieder hast, denkst du dir, fuck ey, wo ist das Spiel hin? Genauso wie Space Station Silicon Valley fürs N64. Das wollte ich ja gerne mal ausgraben für die Sendung. Und denkst du, die Packung ist da, ich nehme es mal raus? Letztens habe ich es wieder gesehen, vor einer Woche oder so. Und ich würde es so gerne mal wieder spielen. Wenn du dir das auf YouTube anguckst, das ist echt lustig. Und es ist weg. Ich weiß nicht, wohin. Es taucht bei den Unterhosenwichteln, taucht es wahrscheinlich dann irgendwann auf. Die PlayStation. Hast du meinen Pulli dabei? Ich weiß nicht, ist es dein? Jetzt gerade so ein bisschen gekommen. Nee, Trant hat mich neulich gefragt, ob das mein Pullover wäre, so ein Pullover, der bei sich aufgetaucht ist. Ein graumelierter Kapuzenpulli von Vans und ich habe den nie vorher gesehen. Ich war völlig überrascht, als ich glaube, er kann ihn mir gehören, aber obwohl ich ihn auch Jahre nicht mehr gesehen habe. Also mir ist keiner eingefallen, wem man sonst gehören könnte. Naja, was kam denn danach? Oh, noch was Tolles, cool, freue ich mich schon. Was denn zum Beispiel? Oh, da haben wir uns zu dritt ja sowieso schon sehr groß drüber ausgelassen. Der 1. März 1997, schön mit der Anzahlung vorne dran. Ja. Ein direkt zum Launch, natürlich noch am Anfang überschaubar, aber es kam ja sehr viel Zeug dann gleich im Nachhinein. Es waren nur drei Spiele am Anfang. Es waren tatsächlich drei Spiele, ja. Es war ein kleines Line-Up, aber ein Line-Up, in dem Super Mario 64 mit dabei ist. Ja, das ist alles Alter, andere, eine, wurscht. Auch wieder, ja, Shadows of the Empire, Star Wars war kein besonders gutes Spiel. Das hat geruckelt und das wurde später dann besser gemacht mit den späteren Star Wars Spielen, so wie Rogue Leader und wie die da alle hießen, also wurde grafisch aufgewertet. Pilot Wings 64 war das erste Spiel, was ich auf dem N64 dann gespielt habe. Ich habe es mir ernst, hatte ich im N64-Cast erzählt, meins mit so Münzrollen dann gekauft, wo ich dann so Wechselgeld gesammelt habe über Jahre hinweg in so einer großen Cola-Flasche und die dann einfach zwei, drei Wochen gefühlt dann einfach Münzen gerollt habe, bis ich 299 Mark zusammen hatte. Und zum Glück konnte ich das dann ja auch erst kaufen, nachdem der Preis schon gesenkt wurde auf 299 von 399. Na, das war's doch. Und Turok gab's noch auch zum Start, ne? Nee. Turok nachher, kurz nachher. Okay, weil ich weiß aber noch, Turok kam vor den Memory Packs, ne? Es kam vor dem Memory Pack. Also du hast ja zwingend, es hat leider keine Batterie gehabt. Das war das Erste, was keine Batterie hatte und du warst auf eine Hardware angewiesen, die es noch nicht gab. Super dumm. Nintendo hat zum Glück ja bei ihren eigenen Spielen, und das war am ehesten das man auch am liebsten gespielt hat auf dem N64, ja meist immer Batterien reingepackt. Also du warst, ich kann mich an wenige Spiele erinnern, wo ich auch richtig die lange gespielt habe, die die Memory Card benötigt hatten. Mhm. Ja, und es hat nie so richtig funktioniert bei mir, warum auch immer, mit der Memory Card absprechen. So diese Wrestling-Spiele dann, WCW NWO Revenge hat manchmal funktioniert, dein Spielstand gefressen, hier No Mercy WWF. Hatte auch einen Bug, der deine Memory Card komplett zerschossen hat. Aber generell war es eigentlich ganz geil. Das hat ja Nintendo auch mehr oder weniger erfunden, oder? Ein Controller, wo man was reinstecken konnte. Später dann das Rumble Pack, vorher die Karten. Also die Dreamcast kam ja dann auch nach dem N64. Ja. War vorher schon was da? Du kannst bestimmt, wenn du dann irgendwo ganz tief rumgräbst, findest du wahrscheinlich irgendwelche Sachen, die es schon gehabt haben. Aber da hast schon recht, das N64 hat zumindest, wenn es es nicht erfunden hat, dann popularisiert. Ja. Der Analogstick als Eingabemethode für ein Gamepad, da noch als Kamera-Buttons gedacht, aber eine separate Funktion, um die Kamera zu steuern, was später dann zu Sticks bei den anderen Konsolen geworden ist. Aber auch da schon wieder vorgedacht, weißt du? Also bei der PlayStation haben sie sich da keinen Kopf gemacht. Die haben den Controller gelassen, wie es war, für 2D-Spiele. Und Nintendo hat sich überlegt, ja, wie könnte man denn einen Controller machen für 3D-Spiele? Absolut. Und auch schlau. Manche Sachen sind nicht ganz oder haben nicht ganz so gut geklappt wie, okay, diese 3 Griffsteuerung. Ja. Also das Steuerkreuz ist dann komplett vereinsamt und ich habe auch kaum Spiele dann gehabt, wo, was weiß ich, du dann da links machen musst. Ich weiß nicht, hat mir das einer von euch gezeigt, dieses Doppel-Analog N64-Joysticks? Habt ihr die mal gesehen? Nee. Ich weiß nicht, irgendeiner hatte mir das zuletzt gezeigt, aber ich war. Kollege Bene hat mir das gezeigt, glaube ich. Da hat jemand für den N64 Bond-Shooter, den konnte man ja mit zwei, wenn man zwei Gamepads genommen hat, mit den Analog-Sticks dann spielen, dass du so eine Art Twin-Stick-Steuerung gehabt hast. Was, ernsthaft? Ja, ja. Jemand hat tatsächlich zwei Gamepads in ein neues Gehäuse zusammengebaut und so einen Doppel-Analog-Stick dann draus gehabt. Na, also, dass du die zwei Gamepads so im Einzelnen dann zusammengeschmolzen hast. Nintendo hat bei ein paar Sachen nicht so gut vorausgedacht, aber sehr viel innoviert. Sachen, die du reinstecken kannst, die ja mittlerweile gegangen gebe, dass in die Controller Zeug mit rein konnte, also bevor die ganzen Funksachen gekommen ist, aber Dreamcast hatte sowas, Xbox hatte sowas, ne, dass du dann das ergänzen kannst um Rumble Packs, was ja auch dann später dann aufgegriffen wurde von allen. Sony hat ja auch wenn ich das DualShock Design zwar mag, aber man merkt auch, es ist dann eben after the fact entstanden, wenn die das von Haus aus mit analog dann geplant hätten und jetzt nicht so festgefahren wären in ihrer Ansicht, wie das dann aussehen soll, hätte das DualShock-Pad komplett anders ausgesehen. Ich habe auch immer so das Gefühl, die behalten das Design jetzt schon seit 3 Generationen bei Sony, um jetzt immer noch sagen zu können, nein, das Design war von Anfang an korrekt so. Wir haben das nicht drauf gepfropft, die Analog-Sticks. Das ist so geil, dass wir es für 3 Generationen beibehalten. Also, ja. Ey, muss mir auch nichts dagegen sagen. Ich meine, ich mag den Controller auch und man kommt gut mit klar. Aber so könnte man sie jetzt auch rumdrehen. Könnte man auf jeden Fall. Irgendwo muss so ein bisschen verletzter Japaner-Stolz einfach mit dabei sein. Auch Six Axis Rumble geht nicht, weil das funktioniert mit dem Six Axis nicht. Der leckt mich doch am Arsch hier. Idioten. Was es angeht. Das N64, wer will, kann sich ja eh für weitere Details den N64-Cast anhören. Brauchte man nur wegen Super Mario 64 eins der besten Spiele, die je gemacht wurden. Bei diesen ganzen Sachen, es muss doch mal in der Firma so eine Position geben, ein Typ, der sagt, nee, das könnt ihr nicht machen. So ist auch dem seine Job Description. Das ist der, nö, das könnt ihr nicht machen, Typ. Der dann mal den Reality-Check macht. Der hätte bei Sega dann auch sagen sollen, nö, das 32X könnt ihr nicht machen. Oder nö, Rumble weglassen bei der PS3 könnt ihr nicht machen. Ich glaube, das sind so sich verselbstständigen Ideen. Und irgendwann glauben 5 Leute dran, am nächsten Tag sind es 10 und dann arbeiten schon 20 dran. Irgendwie schon. Und dann musst du es durchziehen oder so. Jetzt haben wir schon so viel Geld da drin, jetzt müssen wir es auch fertig machen. Dreamcast, 14.10.1999, ein Tag vor meinem Geburtstag damals, im Sonic, ich habe ja Sonic Adventure mal ausgegraben, dort auch gesagt, ich habe jetzt den Dreamcast sofort zum Launchtag gekauft, kein Geld für eine Memory Card gehabt oder eine VMU, wie die damals dort hieß, und habe dann Sonic Adventure und den Dreamcast eine Woche dann angelassen, bis dann wieder mein neues Gehalt dann auf dem Konto dann da war, um mir das zu kaufen. Dreamcast hat ein recht umfangreiches Launch-Line-Up gehabt und für mich muss ich auch sagen, vielleicht nicht ganz so extrem wie bei Super Mario 64, aber allein wegen Sonic Adventure hat sich schon gelohnt. Mhm. Du hast weitere Sachen dort gehabt, Blue Stinger, habe ich zuletzt nochmal durchgespielt, ein recht mieses Survival-Horror-Game. Es war leider auch sehr hässlich, ne? Es war sehr hässlich. Also ich habe es aus reinem Interesse, ich habe es als US-Version gekauft und vor einiger Zeit erst im Nachhinein und jetzt einfach aus altem Interesse wegen so Survival-Horror-Sachen nochmal durchgespielt und es ist einfach so merkwürdig, diese komplette Konterstil, du bist auf einer sonnigen Insel und hast so Weihnachtsmusik und alles und da laufen eben komische Mutanten-Zombies überall drauf rum und alles so bunt und hell und es ist sehr, sehr, sehr merkwürdig. Dynamite Cop war die Fortsetzung von Die Hard Arcade, glaube ich, jetzt ohne Lizenz. Mhm. Auf dem Saturn gab es ja ein Die Hard Spiel, was so ein bisschen so Final Fight mäßig gewesen ist in 3D. Das hieß hier dann Dynamite Cop, die Fortsetzung. Hydro Thunder, aus der Spielhalle, Speedboat 3D-Rennspiel. Monaco Grand Prix ist mir komplett entgangen. Das sagt mir auch gar nichts. Sagt mir auch nicht, dass es das gegeben hat. Klingt eher so wie aus dem Master-System. Nee, klingt eher wie Super Nintendo. Ist ein Ubisoft-Spiel gewesen. The Dreamcast, N64, PlayStation. Ja, die Formel-1-Lizenz ist eh sehr wild hin und her gesprungen. Oder Spiele, die dann keine... Entschuldigung, in Europa hieß das, in Deutschland hieß es Racing Simulation 2. und bin in einem anderen Cover. Das hieß hier nicht Monaco Grand Prix. Okay, okay. Dann haben wir eine Mortal Kombat-Variante. Ich weiß nicht, welche Art von Spiel es ist. Das wollen wir wahrscheinlich auch nicht wertungsmäßig was drüber aussagen. Power Stone, großartig. Das war super. Vierspieler-Brawler habt ihr, gut. Also jeder, der damals mit dem Dreamcast gespielt hat und ein paar Kumpel da hatte, Power Stone ist eins der Spiele. Ja, da kann ich überlege gerade, gibt es denn noch ähnliche Spiele wie Power Stone? Wo du zu viert tatsächlich so kloppt und auch so schnell und lustig mit den Gems, die man einsammeln konnte. Ich glaube, so die Art Power Stone kann man ja ein bisschen so als Vorläufer von Smash Brothers ein bisschen bezeichnen. Ja, einfach ja, schon, aber vier auf Spieler einer anderen Ebene halt, also jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, weil ja das eigentlich nur ein 2D-Spiel ist, Smash Brothers. Ja, klar. Aber ich meine so vier Player oder vier Spieler Prügelspieler in der Zeit, wo du eigentlich nur eins gegen eins fällt dann dort Sachen hattest. Dieses Thrillkill ein. Mhm. Es wurde dann ja als Wu-Tang Clan auf der PlayStation 1. Genau. Wu-Tang Clan hieß dann die Version. Fällt auf jeden Fall auch in dieses Schema rein, aber. Ja, aber genau wie Power Stone hat es, glaube ich, kein anderes Spiel gegeben. Es gibt eine PSP, also es gab ein Power Stone 2 und eine PSP-Fassung von beiden Teilen zuletzt, aber das wäre auch so ein Spiel, wo ich auch mal Bock auf eine Neuauflage hätte tatsächlich. Ja, ohne Scheiß. Das mit Online vielleicht nochmal verknüpfen und hey, selbst wenn man sich zu viert vorm Fernseher hinsetzt, brauchst du ja keinen Splitscreen und keine Online-Anbindung und alles. Das ist so ein richtiges, das ist so ein knallhartes Party-Game. Was ich mir natürlich nicht gekauft habe zum Start, sondern neben Sonic Adventure danach, als ich wieder Geld hatte, Ready to Rumble Boxing. Das hast du dir wirklich gekauft? Zum Vollpreis. Also bitte. Ja. Ich liebe Super Punch-Out. Ja, und ja das war aber von Nintendo. Ich weiß. Mich hat es ein bisschen dran erinnert, aber ich habe es auch dann bereut. Ich hätte wahrscheinlich vielleicht mein Geld eher in Sega Rally 2 dann investieren müssen, aber mich hat es da immer ein bisschen abgefuckt. Ich kannte es hierzulande in Hamburg von der Spielhalle her und Sega Rally 2 hatte nur 30 Frames. Anstatt 60. Ja, ja. Ne, und das fand ich ein bisschen enttäuschend für diese geile neue Hardware. Und es hätte eigentlich 60 Frames haben können, aber es war ja mit Windows CE programmiert. Ja, genau. Dieses verdammte Windows CE. Damit du online mit dem Modem was machen kannst, hatte Microsoft so Libraries, so grundlegende Programmbruchstücke gleich mitgeliefert zu Sega und Leute, die auf diese Sachen zugegriffen haben, damit es eben mit dem Netzcode vernünftig zusammenarbeiten kann, haben einen gewissen Verlust an Performance dann dort gehabt. Ne? Dadurch, dass du es eben mit diesem Hintergrund, mit diesen Libraries und dem Betriebssystem dann da laufen lassen kannst, heißt, du konntest nicht maschinennah programmieren und Sega Rally 2 konnte nicht das Maximum aus der Konsole rausholen. Es war leider eben ruckliger, als es hätte sein müssen und ich fand es enttäuschend. Tokyo Highway Challenge, Nachtautorennen, glaube ich, sind es gewesen. Ne? So ein bisschen so wie die Gran Turismo Nachtstrecken, wenn ich mich nicht komplett irre. Da gab es ja auch dann... Initial D, oder? Ist das nicht auch so eine Rennspielserie? Initial D hat so eine Anime-Lizenz aus Japan noch. Ja, genau, aber wie hieß denn das andere? Tokyo Extreme Racer? Nee. Es gab mehrere Teile davon. Wangan Racing? Ja, nein. Sowas meine ich, irgendwie genau. Irgendwie so, ne? Gab's ganz viele von die, aber hier nur so tröpfelnd rübergeschwappt sind und auch keiner gespielt hat. Ja, ich habe es immer in den Kaufhausregalen mitgesehen, aber nie wirklich dann danach gegriffen. Also da gab es ja auch genug andere Spiele, Rennspiele. Trickstyle, ganz im Ernst, fand ich gut. Hat mir Spaß gemacht. Kenne ich nicht. Das kenne ich noch. Also ich habe es einmal ganz kurz gespielt. Es ist so eine Art Hoverboard Tony Hawk ein bisschen. Also nicht ganz wie Tony Hawk, aber du bist so auf Hoverboards rumgelaufen. Das hatte mehr so ein bisschen was, Mischung aus Tony Hawk und SSX. So Downhill Skifahren, nur dass du eben in so einer futuristischen Stadt und teilweise in Halfpipes rumgefangen bist. Die Steuerung war ein bisschen hakelig und die Grafik war auch jetzt nicht die schnellste, aber es hat mir Spaß gemacht und das, wenn man da nicht ganz den Vollpreis für bezahlt, könnte man damit, glaube ich, ganz zufrieden sein. Das kam nicht aus Deutschland, das Spiel, oder? Nein, nee, kam nicht aus Deutschland. Es kann sein, dass es aus Europa kam, aber aus Deutschland ist es nicht gekommen. Es war von Criterion. Ist es? Echt? Deswegen war das ganz gut. Trickstyle, ja. Ah, okay. Gut. Ja, nee, hat mir Spaß gemacht damals tatsächlich. Und ich glaube, der wichtigste Titel für die Hardcore-Nerds, damals Virtua Fighter 3 TB, ich glaube für Team Battle oder wofür auch immer dann das TB gestanden hat, auch nicht ganz so gut wie die Arcade-Fassung, aber schön umfangreiches Line-Up. Für mich hat sich schon wegen Sonic Adventure gelohnt und ich hatte mir dann aber auch gut mit Sonic Adventure die Hörner abgestoßen, dass ich die anderen Teile nicht mehr spielen muss und auch dann nicht mehr viel Bock hatte auf die Sonic 3D-Teile, die dann gekommen sind. Man konnte sich schon nett eindecken, wenn es dann haben musste. Ich war jetzt nicht ganz so super begeistert vom Launchliner, aber es gab viel. Ja, Dreamcast ist eigentlich schon schade, dass da so viel irgendwie falsch gemacht wurde, was Marketing und so weiter angeht, weil es schon eine coole Konsole war und es gab auch echt ein paar coole Spiele. Also auch da bei dem Launchliner kann man echt überhaupt nicht meckern und sowas wie Power Stone war schon echt gut. Und es ist, wenn man sich speziell die anderen Sachen betrachtet, das ist der beste Sega-Launch gewesen, was jetzt so Spiele angeht. Hier fehlen ein paar Sachen, die dann später in Amerika, aber Amerika schon ein bisschen früher hatte, sowas wie Soul Calibur war damals zum Beispiel dort ein Launch-Titel in den USA gewesen. Das hätte, glaube ich, nochmal einiges vom Leder gezogen, wenn das dann mit dazu gekommen wäre. Ne? Oder auch, ich habe die Japaner-Version von dem Resident Evil dann auch schon vorab gesehen, das hätte vielleicht auch nochmal Interesse geweckt bei einigen Leuten, aber man kann sich nicht wirklich beschweren mit den Sachen, die da gewesen sind. Schade, Sega, dass ihr es verbockt habt. Ja. Und vor allen Dingen, einiger Zeit. Was ich glaube ich jetzt auch noch in der Folge zeigen wird, wenn ich hier schon mal die Listen der kommenden Systeme anschaue, Dreamcast war auch so mit fast die letzte Konsole, wo im Launch-Line-Up eine Dominanz war an originären neuen Spielen. Mhm. So neue Franchises und coole, frische Ideen und so. Wir werden jetzt schon bei PlayStation 2 gleich merken, dass da eine ganze Menge Sequels dabei sind. Also sogar Sachen, die sich direkt auf Dreamcast dann hier beziehen, wie Ready to Rumble Boxing Round 2. Und dann natürlich Sachen wie, da ist schon auf einmal Ridge Racer 5 und NHL 2001 und FIFA 2001. Also da wiederholt sich dann einfach jetzt immer schon sehr viel und gerade bei den Third Parties werden zu jedem Konsolenlaunch fortan dann immer einfach nur erfolgreiche Serien fortgesetzt. PlayStation 2, rausgekommen hier in Europa 24.11.2000 zum damals Launchpreis von 869 D-Mark. Unfassbar. Ja. Wo dann auch im Vorfeld, man hatte ja den Vergleich, meine, du kennst es ja, Trant, eh schon vom Japan-Launch und alles her und hast dort auch ja mit Ridge Racer und was war das andere, was du dir dann noch geholt hast, auch so was Japan-Exklusives? Was hatte ich denn da geholt? Drummania noch, was ich super scheiße fand. Dann gab es noch Evergrace. Oh Gott, Evergrace, ja. Was war denn das andere Rollenspiel? Eternal Ring? Eternal Ring, genau. Das war aber noch schlimmer. Eine der Vorläufer von From Software von Dark, ja, von Kingsfield, von oder? Von Kingsfield, genau. Respektive Dark Souls später. Aber das hat man ja damals noch viel weniger gerafft. Und ich meine, halt mit 0,5 km/h durch Höhlen laufen, die halt in 5 Meter Entfernung nur schwarzen Nebel zeigen. Also das, ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Ich zähle mal einfach mal ein bisschen auf. Aber eins wollte ich noch sagen, was es auch in Japan gab, war dann Kessen. Oder Kessen. Okay, Kessen. Ich dachte, das kam ja später raus. Das war ein Launch-Titel in Japan? Ich glaube schon. Und das fällt mir da auch ein. Das war auch so ein Ding, was irgendwie so hat für Eindruck gesorgt, wenn es um die PS2 ging, weil das ja immer um Massenschlachten ging, weil du da ganz viele Einheiten auf dem Bildschirm gesehen hast. Und das war was, was es bis dato noch nicht gab. Weder auf dem Dreamcast, noch erst recht nicht auf der PS1 oder Saturn. Mhm. So viele Einheiten. Und ich glaube, daraus ist ja dann auch, ist ja auch von Koei. Ja. Und daraus ist dann, glaube ich, auch Dynasty Warriors irgendwie entstanden. Ja, das stimmt. Das ist so die Strategievorläufer. Es gab ja auch Kessel 2 und 3, glaube ich, dann auch auf der PlayStation 2 gewesen. Und aber mittlerweile ist Dynasty Warriors eben als Konzept so beliebt. Und das ist ja auch seine Spin-offs in Sachen Fist of the North Star, Musu oder One Piece Musu, wie die Serie, also Musu dann heißt in Japan. Und da ist es dann zuerst gekommen. Die Launch-Spiele von der PlayStation 2 selbst, ich glaube, die hatte sich natürlich als Sega-Nerd damals, wo man auch ein bisschen dann bitter war, dass der Dreamcast so gleich komplett den Wind aus den Segeln geschossen bekommt, hat man natürlich sich an allem festgehalten, was man dann finden konnte. Und die PlayStation 2 hat geflimmert am Anfang viele Spiele. Ja, ich weiß nicht, also die haben es irgendwie nicht so hinbekommen, die Spiele so schön scharf und alles aussehen zu lassen, sondern es hat einfach sehr, sehr viel geflimmert. Und auch sowas wie Kessen hat viel geflimmert. Dead or Alive konnte man ja den direkten Vergleich machen, was hier, glaube ich, nicht mit in der Liste drin ist. Ich liste mal kurz auf. Aqua Aqua sagt mir nichts. Nee. Dynasty Warriors 2 ist hier als Launch-Titel vermerkt. Für die PlayStation 2. FantaVision, das war mal ein innovativer Titel, aber natürlich nichts, was die PlayStation 2-Kraft hätte zeigen können. Nee. Ein Puzzle-Shooter mit Feuerwerken, Partikeleffekten, die angucken kannst. FIFA 2001, Gradius 3 und 4 als Compilation. International Superstar Soccer. Ich weiß nicht, welche Version. Ich habe keine Ahnung, welche Variante das dann ist. Es müsste 4 oder sowas sein. Also PS4, glaube ich, würde man es heute dann umsetzen. Nee. Also Winning Eleven 1, 2 und 3 habe ich auf der PlayStation 1 gespielt. Und PES war ja... Aber PS2 war doch auch schon PS2-Titel. War es dann? Oder? Ach, oh, stimmt, es gab ja noch die International Superstar Soccer Serie separat, glaube ich, auf der PS2. Das, ne? Wahrscheinlich was anderes. Ja, das gab es bis 2003. Es gab dann noch den zweiten Teil und einen dritten Teil für PlayStation 2. Danach ging es mit PES los. Moment, ist PES nicht einfach auf der PS2 entstanden? Ja, PS1 gab es doch auf. Es ist da erst entstanden. Genau. Die haben dann aufgehört 2003 und danach ging es los mit dem ersten PES, gab es dann ab 2004. Genau, ich habe es durcheinander bekommen mit Winning Eleven. Oder das war ja die Original-Japan-Version, aus der dann PS dann entstanden ist. Genau, andere Serie war Perfect Striker. Perfect Striker oder Victory, nee, Victory Goal war was anderes, ne? Das war auf dem Saturn, glaube ich, gewesen. Ich konnte auch durcheinander mit den ganzen Fußballspielen. Adidas Power Soccer, das hat Spaß gemacht. Ronaldo Wii Football. Oh. Ey, und das ultimative Fußballspiel auf der PlayStation 1 in ultimativem Crap, Libero Grande. Libero Grande! Von Namco mit dieser Ego-Steuerung. Fußball aus der Ego-Perspektive. Die Idee fand ich ganz geil damals. Du hast nur einen Spieler und es hat immer, wenn du gestartet bist, hat ein Sprecher gesagt, Libero Grande! Libero Grande! Ja, aber es ist ein bisschen wie das, was EA später gemacht hat mit, wie heißt der? Der Modus meinst du? Der wie heißt das denn nochmal? Be a Pro. Nur dann hatten sie auch die technischen Mittel, um das gescheit umzusetzen. Ja, aber dann war es auch ein Modus und nicht das komplette Spiel. Ja, wo du den Rest dann dort vergessen kannst. NHL 2001, Orphan, Sion of Sorcery, ein frühes Action-Adventure-RPG. Bin ich leider eines der wenigen, wo ich nie dazu gekommen bin, das mal tatsächlich selber auszuprobieren. Ist auch nicht gut dann gelaufen. Ready to Rumble Boxing Round 2. Ridge Racer 5, Ridge Racer ist Ridge Racer. War aber damals auch schon nicht mehr so geil wie auf PlayStation 1 damals. Oder für mich also mir hat es sau viel Spaß gemacht. Viel aber Spaß es hat nicht mehr diesen Hype-Faktor gehabt wie damals. Also. Nö, aber ich weiß nicht, es hat so viel Hate eingesteckt, weil es so flimmert und hier in Deutschland hat es diese fetten PAL-Balken gehabt, das stimmt ja auch, aber an sich fand ich das Spiel echt gut. Es war so schnell und hat geile Strecken gehabt, geile Musik und auch das mit den Autos freispielen hat echt Spaß gemacht. Ja, ich glaube, wenn man über die Flimmerei ein bisschen hinweggesehen hat, eben, es war trotzdem beeindruckend, was es rennspielmäßig dann anstellen kann und es sah besser aus als die Sega Rally 2s und Daytona-Varianten, die du dann auf dem Dreamcast... Ich würde das ja jetzt gerne nochmal im Vergleich zu den aktuellen Ridge Racers sehen, also jetzt hier für die PS Vita oder Ridge Racer 6 für die Xbox oder 7 für die PS3. Ich glaube, da ist kein sehr großer Unterschied. Wahrscheinlich, doch. Ich glaube, du siehst seit Ridge Racer 6 siehst du wahrscheinlich keinen großen Unterschied mehr, weil so 6 gab es ja nur auf der Xbox und 7 auf der PS3. Ich habe 7 tatsächlich auch zuletzt nochmal dann eingelegt. Das wurde ja jetzt mit 3D-Support für die Leute, die 3D-Fernseher haben, nochmal aktualisiert umsonst, dass man sich das umsonst auf 3D patchen kann. Ich mochte auch Ridge Racer 7 sehr gerne, aber kommen wir dann später dazu. Ein gutes Spiel, Ridge Racer 5 gewesen, hat auch die Tradition weitergemacht, dass eine PlayStation-Konsole immer mit dem Ridge Racer starten muss. Ne? Ja. Wenn schon Nintendo immer mit Mario startet, starten wir immer mit Ridge Racer, egal welche Konsole dann dazu kommt. Silent Scope ist, glaube ich, in Deutschland wahrscheinlich nicht direkt rausgekommen in Europa. Das waren die Sniper-Spiele, die dann hierzulande natürlich eher verpönt sind. Von Konami, ne? War es von Konami tatsächlich? Oder? Ich weiß nicht mehr, wer es gemacht hat. Ich glaube schon. Also heutzutage hast du dann eher schieß das Rotwild von irgendwelchen Third-Party-Herstellern mit deiner Billow Lightgun. Smuggler's Run war ein Buggy-Racing-Game, ne? Auch, glaube ich, bekannten Entwickler. Von Rockstar war das. War es von Rockstar? Ja, Smuggler's Run und später ja auch so ATV, wie die auch immer dann alle hießen. Ey, und eigentlich auch eine gute Frage, gab es Rockstar-Games vor der PS2 schon? Nee, warte mal, doch GTA 1 war doch ein PS1-Spiel, ne? Weil das, aber das war doch DMA. Ich glaube, ich müsste das nochmal checken, wo es tatsächlich angefangen hat. Also bei Smuggler's Run, da hießen die auch noch Angel Studios und die heißen jetzt Rockstar San Diego. Ich weiß nicht, die Teams und so gab es vielleicht schon, nur nicht unter dieser Firmierung mit der Rockstar-Marke, wie das heute alles ist. Aber jetzt hier neben Smuggler's Run gab es ja auch das Midnight Club. Ja, aber Midnight Club war immer Rockstar, glaube ich. Müsste man nochmal nachchecken. Also Rockstar hat irgendwann um die Zeit, entweder ein paar Jährchen vorher oder nachher, angefangen als Marke. Ich hatte eine PlayStation 1 Collection mit den alten GTAs, da war auf jeden Fall Rockstar prangte da drauf. Mhm. Und nicht DMA-Design. Dieses alte Logo, was du auch früher bei Lemmings gesehen hast, war nicht mehr dann drauf gewesen. Das erste SSX gab es als Downhill-Skifahrspiel dann für die PlayStation 2. Tekken Tag Tournament, vielleicht neben Ridge Racer 5 der interessanteste Titel als neue Version und als Tag-Spiel, was jetzt endlich ja mit der neuen Tag Tournament 2 erst fast ein Jahrzehnt später erst weitergeführt wurde. Sehr großen Erfolg gehabt. Time Splitters von den Machern des Bond-Shooters auf dem N64. So eine Enttäuschung für mich. Da so? Ey, ich fand es super nervig. Ich hab wirklich auch gedacht, so okay, genau wie du sagtest, das ist jetzt von denselben Leuten, die Bond vorher gemacht haben. Das muss so Erwartungshaltung. Genau, das kann ja nur geil werden. Und ey, ich habe das gespielt und ich fand die Levels total trist und träge. Ich fand, es war flüssig. Es lief, glaube ich, auch mit 60 Frames. Und das kommt man im Spiel auch zugute halten. Aber das war's dann auch schon. Aber wie kommt ihr jetzt drauf, dass das von den Leuten ist, die vorher Bond gemacht haben? Das hier, wie hießen die? Radical. Free Radical? Free Radical war es, genau. Die vorher dann das Bond-Spiel gemacht haben, sind dann abgespalten. Dieser Doke oder wie von der? Ja, das wusste ich nicht, dass das David, Leute davon David sind. Der sieht aus wie ein grauhaariger, der hatte mal so ein Hippie-Look mit so Hawaii-Hemden und einem Zopf und alles gehabt. Die haben sich abgespalten, die Entwickler von Rare, und haben dann als Free Radical die Timesplitter-Serie gemacht und eben Haze. Was war denn Haze, um Gottes Willen? Das war auch von denen, das war glaube ich das letzte, oder? Von denen. Gibt's die noch? Das war das letzte, was die Firma. Es gibt noch das berühmte Cover oder sowas mit dem gelben Helm und dem zerbrochenen Helm, wo das Auge dann nur durchguckt. Und es geht um Drogen, um vielleicht ein bisschen was so wie Spec Ops jetzt gerade aktuell gewesen ist, wo die versucht haben, mit einem Ego-Shooter eine bisschen tiefere Story zu erzählen. Ja. Mit Leuten, die von Drogen zu Kampfmaschinen gemacht werden, dann aber von den Drogen wieder runterkommen und sehen, dass sie nur für das, dass sie lieber gegen die Regierung kämpfen und fürs Proletariat sind und solches Zeug. Aber ich erinnere mich noch dran, als ich fürs OPM noch gearbeitet habe, habe ich mal Second Sight getestet von denen. Das war ganz okay. Das war gut, ja. Obwohl, also ich muss ja wieder sagen, mir hat es überhaupt keinen Spaß gemacht, aber ich sehe, dass das schon gute Ansätze hatte, was man so machen konnte. Ja. Kommt auch ein bisschen irgendwie wie Dishonored drüber, ne? Dass man sich so mit seinen Kräften überlegen musste, wie manipuliere ich jetzt meine Leute im Umfeld ja, stimmt. Ohne ungetroffen. Es gab zu der Zeit tatsächlich, also Second Sight, PsyOps, glaube ich, hieß das andere. Ja, das hat mir besser gefallen. Was das bessere Spiel ist. Ja. Und kennt ihr noch Galerians auf der PlayStation 1? Und wie? Galerians. Ah. Second Sight und PsyOps, die kamen relativ gleichzeitig raus. Ja, und tatsächlich, ja. Auch zufälligerweise. Und das Second Sight war wohl irgendwie schon von der Story her besser und so ein Kram. Mhm. Und war auch irgendwie wertiger. Und das PsyOps war halt so ein billiges Actionspiel aus Amiland von Midway. Aber fand ich, hat viel besser funktioniert, so was die Steuerung angeht. Das ist, denke ich mal, auch der allgemeine Tenor. Ich habe es auch immer mehr mit. Ich habe eher Second Sight gespielt. PsyOps habe ich jetzt nicht direkt im Kopf, aber auch meist immer gehört, dass es dann besser sein soll. Ich mag Timesplitters 2 sehr gerne, muss ich sagen. Das habe ich sehr gerne gespielt auf der PlayStation 2. Das war 2. Dann für mich auch eine Enttäuschung. Also genau, das war bei mir nach Halo 1 für die Xbox 1, kommen wir bestimmt auch noch gleich hin. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, Shooter auf der Xbox sind voll lustig, wir konnten zu viert im Splitscreen spielen, also kaufen wir uns auch Timesplitters 2, und das war dann auch kacke. Und das möchte ich gar nicht mal so allgemein hinstellen, aber es hat halt absolut nicht an Halo rangereicht. Nee, das, wenn du speziell dann den Vergleich dann mitstellst, Halo ist eher der legitime Nachfolger, was den Hype und die Qualität dann angeht von dem Bond-Spiel auf dem N64, als denn jetzt Timesplitters von den Originalleuten tatsächlich gewesen. Ich habe den 2, wie gesagt, weil ich das auf dem N64 eh nicht lange gespielt habe, habe ich damit meinen Spaß gehabt. Hier noch als Titel vom Launchlamp Wild Wild Racing. Du hattest immerhin bei der PS2 zum Start eine relativ große Auswahl an verschiedenen Sachen. Sport, einiges, Prügelspiele, Shooter, Rennspiele, ordentlich was, Rollenspiele, wenn du haben wolltest. Also es war schon recht breit gefächert. Ich glaube, rein in der Spitze so fast schon sowas wie Ridge Racer 5 und Tekken Tag Tournament sind die interessantesten für mich zumindest gewesen. Ich glaube auch für viele dann der Kauf. Und das müssen auch, also Tekken Tag, Ridge Racer 5 und ich glaube Fantavision waren die, die auch in Japan zumindest mit einer als die ersten dann noch dazugekommen sind. Oder gab es Tekken Tag Tournament dort zum Launch? Ja. No, das ist, glaube ich, auch für viele gewesen. Hey, ich kenne, Tekken war geil auf der PlayStation 1. Ne, die Version hat jetzt noch einen Tag-Modus, der auch wirklich echt cool gewesen ist. Mhm. Das war für viele dann auch der Kaufgrund gewesen. Ich habe meine PlayStation 1:1 halt Tekken 3, das fand ich. Es war Tekken 3, aber Tekken 3 war ein gutes Spiel. Ja, das stimmt. Ne, hat dann Spaß gemacht. Ich muss gerade dran denken, jemand hat so ein Photoshop gemacht von, jetzt gibt es ja Taken 2, den Film mit Liam Neeson, und hat dann aus dem Tekken 2 Logo Taken 2 gemacht, wo so Liam Neesons Gesicht auf Ahachi rauf so gefotoshoppt ist und die anderen Gesichter auf den anderen drauf. Film soll ja sehr schlecht sein übrigens. Soll sehr schlecht sein. Ich finde den ersten geil. Ich habe dann sehr, sehr viel Spaß mit dem gehabt, aber beim zweiten haben sie es wohl ein bisschen verrafft. Ich habe meine PlayStation 2 später gekauft zum Preis, glaube ich, von 599 Mark, glaube ich, ist es noch gewesen vor der Euro-Umstellung. Ja, stimmt, das war dann der nächste Preisschritt, ne? Also die nächste Preissenkung direkt von 870 runter auf 600, oder? War dann das noch was war 879 auf 600. Es ist zum Anfang tatsächlich auch noch gut gelaufen, weil es war ja zu der Ära, DVD-Player gab es zwar schon einigermaßen, aber so ein DVD-Player und eine Spielkonsole nochmal mit dazu, und die PlayStation 2 hatte einen echt guten DVD-Player tatsächlich. Ja, ja. Na, wenn man jetzt nicht unbedingt über RGB reingegangen ist, das... Das ging ja nicht. Ja, genau. Wenn du über RGB gemacht hast, war das Bild grün, damit du nicht dann Raubkopien auf der Videokassette dann machen kannst. Analog. Ja, da, man konnte sich die Konsole umbauen lassen, damit das dann weg ist. Und ich habe das auch tatsächlich dann gemacht. Ich habe dann auch viel über RGB dann DVDs geguckt. Bildqualität war super auf der PS2. Die war eben relativ laut als DVD-Player, hat sich, denke ich mal, wegen des Features trotzdem gut verkauft für 869. Meine PS2 für 599 plus drei Spiele habe ich mir gekauft. Tony Hawk 3, weil die auf jeden Fall haben, Jack and Dexter und GTA 3. Und von dem als Starttitel für eine Konsole mitspielen, die ich zusammen mit Spielen gekauft habe, eigentlich eins meiner liebsten so Start-Lineups, die ich für mich selbst zusammengestellt habe. GTA 3 wusste ich vorher nicht, wie viel Spaß mir das machen kann. Das ist einer meiner Lieblingsspiele mittlerweile. Jack and Dexter war cool, war viel Sammelorgie, aber technisch sehr beeindruckend, sehr schön, und ein schönes Spiel von Naughty Dog. Und Tony Hawk 3 ist für mich nur ganz knapp hinter Tony Hawk 2, was die Serie angeht. Die hat danach, ging sie bergab für mich. Mhm. Tony Hawk 3 habe ich auch ohne Ende gespielt, so Millionen von Tricks und Reverts und wie das dann alles heißt. Hätte genug gegeben. Ach, schon gut. Ich wollte einen schlechten Witz machen. Bei welchem Spiel ging es dann besonders bergab? Bei Tony Hawk's Downhill Jam. So, an dieser Stelle machen wir einmal kurz Schluss. Fabian Trant und ich haben mindestens noch knapp weitere 2 Stunden über das Thema gequatscht. Da natürlich über Konsolen geredet wie die Xbox, Xbox 360, PS3, Wii und so weiter, bis wir dann bei der Wii U und deren Startline-Up angekommen sind. Bis dahin sage ich im Namen von Trant und Fabian Tschüss und bis Densen. Libero Grande!